Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommentates Podcast. Zu hören unter www.uncommentates.de. Ja, mit einer Woche Verspätung, völlig unangekündigt und ohne jedwedes Kommentar von uns, kommt jetzt die 55. Folge. Das stimmt nicht ganz. Leute, die uns auf Twitter folgen, wissen mehr. Stimmt, richtig, ja doch. So nebenher ist dann doch mal gefallen, aber wir haben zumindest keinen offiziellen Post auf der Website oder so gemacht. Tut uns total leid, letzte Woche hat es einfach nicht geklappt aufgrund mehrerer kleiner Unstimmigkeiten und entsprechend mussten wir es eine Woche verschieben und es ist sogar untergegangen, dass wir es verschieben. Deswegen, das tut uns auf jeden Fall leid, aber hier folgt jetzt auf jeden Fall die Folge und letztendlich war es auch ganz sinnvoll, es zu verschieben. Hätten wir wahrscheinlich auch selbst ohne Probleme gemacht, weil die GDC eben in der Zwischenzeit war und ja, das ist tatsächlich doch relativ spannend gewesen dieses Jahr. Wieder erwarten, muss man natürlich dazu sagen. Entsprechend haben wir auch unsere News halb wieder erwarten. Ja, also die GDC war zumindest bislang für Spieler selten besonders interessant. Das ist schon tatsächlich das interessanteste Jahr seit Jahren. Aber man wusste ja, dass Valve was ankündigen würde. Deswegen. Richtig, es war nicht Half-Life 3 übrigens. Für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben, es war nicht Half-Life 3, trotz der Spekulation. Ich möchte jetzt wissen, wer von euch wirklich dachte, dass Half-Life 3 angekündigt werden würde. Die meisten haben es wahrscheinlich nicht mehr mitgekriegt, dass Spekulation darüber gab, zu Recht auch. Ich will ja nicht sagen, aber ich würde sagen, jedes Mal, wenn Valve eine Pressekonferenz ankündigt, egal ob sie vorher sagen, um was es geht. Ja, die Leute denken immer... Es könnte Half-Life. Vor allem, es war dann nicht mehr am 3. März um 3 Uhr. Alle Zeichen standen drauf. Richtig, das war die beste Chance, die wir hatten. Ab jetzt wird's nur noch schlechter. Wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, die GDC-Folge auf jeden Fall. Wir werden relativ viel über GDC reden. Entsprechend haben wir einen ziemlich großen News-Teil. Wir wollten aber kein ganz Hauptthema draus machen, weil dafür ist dann GDC doch irgendwie auch wieder ein bisschen zu uninteressant wahrscheinlich für die meisten Hörer. Entsprechend erwartet euch aber eine ziemlich lange Folge, denke ich. Aber bevor das Ganze losgeht und wir in die Folge einsteigen, natürlich wie immer die Frage, Joe, Masterarbeit durch. Du bist jetzt mittlerweile schön im Spielen drin, hast schon einige Spiele auch fertig quasi, die du seit einer geraumer Zeit auf der Liste hattest. Wie geht's dir? Mir geht's blendend, wie man wahrscheinlich erwarten kann, nachdem man so eine Masterarbeit abgegeben hat. Ich habe plötzlich wieder so viel frei, dann weiß ich nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Was auch wieder halb gelogen ist, weil ich weiß natürlich genau, was ich damit anfange. Man hat es ja schon gesagt, ich habe jetzt in letzter Zeit mir die Zeit genommen, mal wieder ein paar Spiele durchzuspielen. Ich habe Transistor endlich durchgespielt. Absolut fantastisches Spiel, fantastischer Soundtrack. Ich habe Metal Gear Rising gespielt, dank PlayStation Plus und bin damit in den Genuss gekommen, zum ersten Mal ein Metal Gear Spiel zu spielen, auch wenn das natürlich wieder ein bisschen peripheres Metal Gear ist. Ich musste auch bei mir nochmal nachfragen, was genau jetzt eigentlich, was daran ist eigentlich wirklich Metal Gear und was daran ist das übliche Platinum Games Over the Top Action Dings, weil man hat ja schon so Sachen aus Metal Gear gehört und man wusste ja schon, so ein paar Sachen sind ja auch in Metal Gear durchaus wacky und da war es jetzt das Problem, okay, wem sozusagen schreibe ich jetzt was zu. War auf jeden Fall eine ganz coole Erfahrung. Es ist kein Bayonetta, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist nicht das beste Spiel, was Platinum bisher gemacht hat, aber das Kampfsystem funktioniert sehr gut. Das Pairing hatte ich am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Timing, mittlerweile, aber am Ende ging es dann eigentlich ganz gut Hand in Hand. Der Blade-Modus, mit dem du einfach Sachen in der Engine einfach rumschneiden kannst, wie du willst, ist ziemlich cool. Ziemlich gut eingearbeitet, auch in manche Stellen, wo ich auch das Gefühl hatte, wo man bestimmte Blöcke wirklich an vier Stellen genau und durch einen Strich zerschneiden muss. Das war echt richtig, richtig schwierig teilweise. War das Balancing vielleicht ein bisschen schwierig, aber ansonsten hatte ich sehr viel Spaß mit. Und jetzt, bevor jetzt im März so richtig für mich losgeht, habe ich noch den vielleicht etwas verrückten Plan aufgestellt, noch Persona 3 fest durchzuspielen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Aber ich bin schon in sehr gutem Zeitplan. Ich habe jetzt schon die letzten Tage sehr viel gespielt. Vielleicht schaffe ich es noch in den nächsten 2 Wochen, das durchzuspielen. Mal schauen. Das macht mir wieder super viel Spaß. Ja, das glaube ich gern. In der Tat. Ja, du warst tatsächlich ziemlich erfolgreich. Du bist mit Metal Gear Rising auch schon durch. Da bin ich ja auch noch nicht durch mittlerweile. Ich glaube tatsächlich, bei Metal Gear Rising ist es so ein bisschen deswegen, glaube ich, war es auch doch sehr erwartet von vielen Leuten, weil es halt so ein bisschen Match Made in Heaven ist. So die Wackiness, die ja irgendwie in, würde ich jetzt behaupten, fast allen Kojima-Spielen drin ist und gerade auch in Metal Gear eben doch manchmal sehr prävalent ist, ist dann irgendwie, passt sehr gut zu dem, was Platinum Games eigentlich macht. Ich habe auch das Gefühl, das war einfach ein gut funktionierendes Team-Up. Sowohl was irgendwie Gameplay als auch Story und Welt und alles drum und dran angeht. Gut, Gameplay vielleicht in Anführungszeichen. Klar, aber ich meine, das Gameplay passt halt gut auch. Ich meine, klar, das hat natürlich nichts mit Metal Gear an sich zu tun, aber es passt schon irgendwie alles gut zusammen auf jeden Fall. So interessant ist, ich hatte neulich erst eine Diskussion mit einem sehr großen Metal Gear Fan, der Metal Gear Rising nicht gespielt hat, weil er eben gesagt hat, er ist ein Metal Gear Fan, deswegen spielt er kein Metal Gear Rising. Finde ich auch nachvollziehbar, definitiv. Vor allem, ich meine, das ist natürlich tatsächlich die Sache, das ist natürlich schon ein großer Stilbruch, was Gameplay angeht. Klar, wenn du auf sowas wie Metal Gear stehst und eben auf so Espionage Schleichshooter, dann ist natürlich schon Metal Gear Rising etwas ganz anderes, auch wenn sie ja so ein bisschen half-assed und geforced Schleichpassagen also, mit eingebaut haben. Du kannst haben. Theoretisch, glaube ich, auch recht viele Elemente im Spiel einfach wirklich durch Schleich erledigen, nur ist es halt nicht so ganz schlimm, wenn das halt nicht funktioniert. Also wie oft ich mir anhören müsste, oh, Raiden, du bist echt der schlechteste Schleich ever. Und ich so, ja, ich kann nichts dafür. Mir ist ja, egal. Aber ganz ehrlich, wer will denn das auch? Wenn es im Spiel so viel Spaß macht, sich halt durch Roboter und Gegner zu schnetzeln, wer will denn halt einfach auch ganze Abschnitte einfach nur schleichen verbringen? Zumal das Schleichsystem nicht so ganz perfekt funktioniert, habe ich das Gefühl. Du hast halt den klassischen Karton und Karton, genau. Und so. Ich meine, wo ich als erstes mal der Metal Gear spiele, ich meine, ich weiß, dass es funktioniert, aber wenn du in der Kanalisation rumläufst, da ist plötzlich irgend so ein komischer Karton, ist halt, keine Ahnung. Der vorher vor allem nicht war. Ich meine, wir haben schon oft darüber geredet, auch über den einen Trailer von Metal Gear Solid 5, wo sie diesen neuen, sag ich jetzt mal, Schleichmechanismen groß vorgestellt haben. Dieses Pferd, wo er sich einfach so zur Seite legt. Ach, das ja. Ja, das ist halt so. Da ist ein reiterloses Pferd mit Sattel. Mitten in der Prärie, wie auch immer. It's not suspicious at all. Ja, in der Passiert Tat. Immer. Ja, Metal Gear Rising, aber tatsächlich trotzdem sehr unterhaltsames Spiel auf jeden Fall. Relativ kurz eigentlich, ja. Aber kriegt auf jeden Fall, wenn man es jetzt irgendwie im Sale irgendwo bekommt oder über PlayStation Plus umsonst, dann kriegt man definitiv mehr als genug für das, was man investiert hat. Durchaus spaßiges Spiel, das muss ich auch sagen. Werde ich demnächst auch noch dann durchspielen, wenn ich soweit bin. Ich beschäftige mich tatsächlich auch wieder mit so großen Klassikern. Ich spiele immer noch relativ viel Evolve. Das ist, glaube ich, so das aktuelle Spiel, was ich gerade spiele. Ich habe wieder ein bisschen mit Borderlands 2 angefangen. Ich spiele gerade Diablo Reaper of Souls. Das ist jetzt gestern angekommen und ich habe gestern schon die ersten 1-3 Stunden investiert. Ja, vielleicht tatsächlich so, wie Diablo 3 von Anfang an sein sollte, auch wenn mir das das Charaktersystem immer noch nicht so ganz gut gefällt, aber es macht auf jeden Fall wieder eine Zeit lang Spaß, denke ich. Ist schon ganz unterhaltsam. Also ich bin auch fleißig am Spielen natürlich und wir sind natürlich auch fleißig am Podcast, für den Podcast News verfolgen und aufbereiten und ich würde sagen, dann steigen wir auch gleich mal in die Folge. Du kannst ja mal eine News-Übersicht machen, was heute uns alles erwartet. Wie gesagt, das wird mit der GDC auch relativ viel werden. Wir werden versuchen, da halbwegs zügig durchzumarschieren. Mal schauen, ja, wie es klappt. Die erste News ist dann deswegen erstmal abseits von der GDC und es ist auch eine recht traurige Nachricht, mit der wir die heutige Folge öffnen wollen. Und zwar wurde Maxis, das Studio, das unter anderem für die Sims oder SimCity bekannt ist, von EA geschlossen. Wird Merlin euch mehr dazu erzählen. Und dann steigen wir auch schon mit GDC-Sachen ein. Also vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was die GDC eigentlich ist. Also GDC steht für Game Developers Conference, ist also eigentlich eher eine Konferenz für Spieleentwickler gedacht und da gab es jetzt einige große Pressekonferenzen und Präsentationen von neuen Sachen, auf die wir jetzt dann eingehen werden. Wir werden in dieser Folge jetzt nicht alles, wie mir schon gesagt, ins kleinste Detail eingehen, weil es einfach zu viel wäre und ich auch das Gefühl, oder wir auch das Gefühl haben, so viel Tech-Talk ist dann auch auf Dauer dann ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir uns das Wichtigste mal rausgesucht und ich werde dann beginnen mit Nvidia. Die haben eine eigene Konsole angekündigt, nämlich das Nvidia Shield, das diesmal aber nicht zu wechseln ist mit dem Nvidia Shield, was es bereits gibt und ein Handheld ist, sondern diesmal eine Home-Konsole. Und nähere Details dazu, da werde ich gleich noch etwas erzählen. Dann wird Merlin auf Valve eingehen, die wahrscheinlich, also das wird wahrscheinlich der größte Teil der heutigen Folge sein. Valve hat mehrere Sachen angekündigt, und zwar sind die Steam Machines endlich wieder aufgetaucht. Es gab neue Ankündigungen, was VR angeht, was Steam als Plattform angeht und ganz vieles Zeug, was Merlin euch alles noch sagen wird. Also ich könnte jetzt Name-Dropping machen, aber ihr wüsstet wahrscheinlich nicht mal, um was es dann geht. Deswegen überlasse ich das alles dann mal Merlin, also der große Valve-Part und Steam-Part sozusagen. Und als letztes dann Sony. Sony hatte eine kleine eigene Präsentation auf der GDC nur zum Project Morpheus. Sie haben einen neuen Prototypen vorgestellt und genau, was es damit dann genau auf sich hat, dazu werde ich dann noch was sagen. Bevor wir dann ins Hauptthema einsteigen werden, das nichts mit der GDC zu tun hat, wie Merlin auch schon gesagt hat, aber was, glaube ich, trotzdem ein ziemlich spannendes Thema ist, und zwar möchten wir uns heute damit beschäftigen, ob eigentlich an dem Spruch etwas dran ist, dass ein gut kopiertes Spiel besser ist als ein schlecht selbstgemachtes Spiel. Damit verbunden dann natürlich, was für Beispiele gibt es denn von Spielen, die bestimmte Spielprinzipien oder Gameplay-Mechaniken gut kopiert haben. Warum bestimmte Spiele oder welche Spiele das gut, welche Spiele das schlecht gemacht haben und wollen dann auch darauf eingehen, warum bestimmte Spiele vielleicht noch nicht so oft kopiert wurden oder auch nicht erfolgreich kopiert wurden, obwohl man eigentlich das Gefühl hätte, dass die Vorlage so erfolgreich ist, dass es sich lohnen würde, das zu kopieren und möchte vielleicht auch ansprechen, weil natürlich, das Thema Kopieren oder das Selbstmachen auch viel damit zu tun hat, wie viel man sozusagen eigene kreative Leistung erbringen möchte, wir auch darüber reden möchten, dass es bestimmte Studios gibt, die vor allem Auftragsarbeiten machen, also Auftragsarbeiten auch in dem Sinne von, dass eben mit bestehenden IPs gearbeitet wird, dass man also bestimmte Vorgaben schon von den IP-Holdern bekommt und man in der Hinsicht nur noch kreativ dann ein bisschen eingeschränkt arbeitet, welche Studios es da gibt und warum die das vielleicht auch machen, warum die das auch so erfolgreich machen, da wollen wir dann auch noch darüber reden. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Hauptthema, ich glaube, das wird eine ganz spannende Folge und vielleicht auch eine ganz lange Folge, je nachdem, wie lange über die ganzen Sachen reden, aber wir versuchen uns, wie gesagt, kurz zu halten, weil ich das Gefühl habe, ja, zu viel Technik ist halt auch wieder. In der Tat, ja. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein und schauen mal, wie schnell wir das alles durchkriegen. Und die erste Nachricht, die, wie du ja schon gesagt hast, eine eher traurige Nachricht auf jeden Fall. Maxis wurde von EA geschlossen, zumindest das Hauptstudio von Maxis. Es gibt noch ein kleines zweites Studio von Maxis, die Maxis Redmond hieß es, glaube ich, einfach. Die saßen in Redmond. Die werden weiter bestehen. Die sind auch diejenigen, die für Sims 4 verantwortlich waren. Ich meine, was man von Sims 4 hält oder nicht hält, das lassen wir jetzt mal außen vor. So mega gut angekommen bei Kritikern und Fans ist es ja definitiv nicht, aber zumindest kann man da quasi eine Warnung geben, das wird unbeeinflusst bleiben von dieser Veränderung. Insgesamt ist es aber trotzdem so, dass ein Batzen Leute entlassen wurden, wirklich komplett alle Maxis-Mitarbeiter wurden entlassen. Es wurde ihnen wohl natürlich in den anderen Studios dann eben einen Job angeboten. Einige haben das wohl auch wahrgenommen, viele sind aber schlicht und ergreifend jetzt einfach nicht angestellt. SimCity zum Beispiel als Franchise ist eben dann ein anderes Studio übergegangen. Wie gesagt, das, was mit Sims 4 derzeit noch läuft, das läuft noch über ein kleineres Maxis-Studio in Redmond. Das wird also weiter bestehen. Aber damit endet wirklich die Ära Maxis. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, zwiegespalten. Es gibt bestimmt genug Leute, die sagen, eigentlich hat die Ära Maxis geendet, als Will Wright aufgehört hat, zu arbeiten. Weil Will Wright letztendlich erstens Firmengründer von Maxis ist und zum anderen vor allem auch der kreative Kopf hinter SimCity und The Sims. Die beiden großen Franchises, die eben von Maxis gekommen sind und für die Maxis eben auch berühmt ist. Entsprechend, als Will Wright dann sein Studio letztendlich verlassen hat, glaube ich, da waren sich schon einige Leute relativ einig, dass es damit eigentlich sowieso mit Maxis vorbei war. Trotzdem auf jeden Fall, der Name Maxis, glaube ich, wird vielen Leuten tatsächlich im Gedächtnis bleiben. Es ist ein sehr einflussreiches Studio gewesen, auf seine Art und Weise, SimCity und die Sims. Sims zum Teil einfach das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Ist, glaube ich, gerade so eine Franchise, die irgendwie, auch wenn sie nicht so krass viel Einfluss auf vieles andere gehabt hat, trotzdem, glaube ich, nicht wegzudenken ist aus der Spieleindustrie. Und damit ist jetzt eben diese Ära Maxis vorbei. Eine weitere Schließung von einem traditionsreichen Studio eben von Seiten Microsofts. Definitiv EA. Traurig. Von Seiten EA. durchaus traurig auf jeden Fall. Fragezeichen. Vielleicht. Insgesamt einfach eine traurige Nachricht. Definitiv, dass eben jetzt Maxis komplett zu ist, dass es da eben keine neuen Maxis-Spiele mehr geben wird. Wie gesagt, ich glaube, das neue SimCity und auch Sims 4 waren nicht besonders beliebt bei irgendjemandem. Entsprechend, glaube ich, trauern in der Hinsicht nicht viele Leute dem hinterher, aber es ist trotzdem eben ein traditionsreicher Entwickler, den es jetzt eben einfach nicht mehr gibt. Und mehr kann man da fast gar nicht zu sagen. Wie gesagt, Will Wright ist da schon seit geraumer Zeit raus. Der ist in einem Think Tank, Stupid Fun Club, der Konzept entwickelt für Fernsehen, Spiele, alles Mögliche. Da ist er schon seit 2009, glaube ich, 2010. 2009, glaube ich, hat angekündigt, dass er eben Maxis verlassen wird. EA hatte auch Investment drin. Das heißt, also so ganz ist der auch gar nicht losgelöst von EA. Er ist bloß nicht mehr Angestellter von EA. Jetzt ist dann Maxis ihm gefolgt und hat sich auch von EA verabschiedet. Nur eben auch ganz komplett aus der Spieleszene. Für immer wahrscheinlich. Ich sage, es wird irgendwann mal revived, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Traurig auf jeden Fall, aber EA hat ja einen gewissen Track Record und wie gesagt, Sims 4, das wie gesagt von einem anderen in Studio auch noch entwickelt wurde, aber ja, Sims 4 ist glaube ich trotzdem nicht so erfolgreich, wie sie es gerne hätten. Auch SimCity glaube ich nicht so ganz. Und da ja gut, das ist SimCity ja natürlich ein Desaster, weil durch das Always-Online-Dings, was nicht funktioniert hat, hat sich das Spiel sozusagen von selbst verabschiedet. Richtig. Sie sagen auch, dass wahrscheinlich damit dann eben auch irgendwie die Online-Anbindung vielleicht für SimCity dann auch endet. Ist nicht so ganz klar, was jetzt mit passieren wird. Ich glaube, die ist ja auch schon geendet. Also ich habe das nicht so verfolgt, aber das ich glaube, das Spiel läuft mittlerweile einigermaßen. Das ist halt auch eines von diesen Spielen, das war halt am Anfang unspielbar. Und Ja. Es wird wohl wahrscheinlich auch nicht mehr groß unterstützt werden. Also ich glaube, das ist zwar übergegangen an ein neues Studio, aber da jetzt auch nicht so viele Mitarbeiter von dem alten Studio übrig sind, ich glaube, man hat SimCity so ein bisschen abgehakt, was natürlich traurig ist, aber wie du schon gesagt hast, hat einfach nicht gut genug funktioniert von Anfang an. Ja, keine Ahnung. Muss man jetzt halt mal sehen, was aus dem Franchise in Zukunft wird. So. Ist halt trotzdem traurig in dem Sinne, dass man halt, es ist halt das Studio, was eines der erfolgreichsten Franchises aller Zeiten entwickelt hat. Was ja viele Leute mal vergessen, wenn man über die Sims redet, natürlich, die Sims ist nicht unbedingt jetzt extrem relevant im Hardcore-Bereich, aber man darf trotzdem nicht vergessen, wie relevant das ist. Ich meine, Merlin hat es vorher auch gesagt, sowas wie Madden oder FIFA ist etwas, was viele Leute spielen, aber niemand wirklich als irgendwie als Core-Game bezeichnet wird. Trotzdem sind das relevante IPs und Franchises. Absolut, ja. Und deswegen ist es traurig, dass auf jeden Fall so ein Studio jetzt wieder zumachen muss. Definitiv. Muss mal abwarten, was in der Zukunft mit Sims passiert. Wie gesagt, das Sims 4 Studio existiert ja noch, gerade Sims 4 ist ja aber nicht besonders beliebt. Die Sims IP wird auf jeden Fall überleben. Sims City bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, wenn man das nochmal komplett rebootet, da könnte schon was draus werden, aber jetzt schauen wir halt mal, was EA daraus macht. Traurig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, mir gefällt der Satz schon mal, schauen, was EA draus macht. Das ist das ist fast schon so eine Todesprophezeiung. Ja, stimmt schon so ein bisschen. Das macht nicht viel Hoffnung, ja, das ist schon richtig. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die GDC über, da gibt's ja mehr als genug auch und legen wir los mal als erstes mit Nvidia Shield, dem langweiligsten der Themen, die wir heute besprechen bei der GDC. Ja, also Nvidia hat eine große Pressekonferenz gehabt, da haben sie mehrere Sachen angekündigt, also nicht nur das Nvidia Shield, worauf wir uns jetzt hauptsächlich konzentrieren werden, sondern eben auch eine neue Grafikkarte, neue Titan und ich glaube, sie haben auch einen neuen Prozessor und so weiter vorgestellt. Ich glaube, das sind dann wieder alles Sachen, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut einfach selbst einmal rum. Ich glaube, wir werden jetzt über solche spezifischen Sachen hier nicht reden. Was, glaube ich, dann doch noch das Interessanteste war, war eben die Präsentation des neuen Shields. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ja schon ein Nvidia Shield, ein Android-basierter Handheld. Diesmal ist es aber kein Handheld, sondern eben eine Konsole. Es ist letztendlich aber auch wieder so eine Konsole im Sinne des Android-TVs ungefähr. Und zwar eine Konsole, die zum einen auf Android-Basis funktioniert und auch gleichzeitig als eine TV-Set-Top-Box eben funktionieren soll. Es unterstützt 4K-Wiedergabe und auch bis zu 60 Frames per Second. Es werden natürlich hauptsächlich Android-Spiele drauf spielbar sein, aber man hat auch schon angekündigt, dass es bestimmte Ports von bestehenden großen AAA-Titeln geben wird, die eben für Android geportet werden sollen, wie zum Beispiel Borderlands The Pre-Sequel, Crysis 3, Metal Gear Rising Revengeance. Und jetzt so in den Technikrahmen, also einfach nur vielleicht ganz kurz mal so ein bisschen drüber geschaut. Der Prozessor läuft auf einer Nvidia Tegra X1. Prozessor mit 256 Kernen Maxwell GPU und 3 GB RAM. Es hat 16 GB Speicherplatz und eigentlich ansonsten alle wichtigen Anschlüsse, HDMI, USB 3.0, unterstützt Audio 7.1 und 5.1. Also alles, was man eigentlich heutzutage an so einem Ding eben erwartet. Und was man höchstwahrscheinlich nicht brauchen wird. Ja. Dann haben sie noch eben vorgestellt, einen neuen Streaming-Service vorgestellt. Also das Ganze soll auch eben ähnlich wie eben PlayStation Now zum Beispiel auch in der Lage sein, Spiele in sehr hoher Auflösung, also Full-HD-Auflösung und eben 60 Frames per Second über die Cloud auf das Shield zu streamen. Dafür haben sie das eigene Service, die GeForce Grid, angekündigt. Es besteht eben aus einem riesigen Cloud-Datenzentrum, das eben in der Lage ist, zusammengenommen, glaube ich, über 5 Teraflop an Prozessorleistung zu entwickeln, weswegen es dann möglich sein soll, Spiele auf allerhöchsten Niveau zu streamen. Natürlich vorausgesetzt, dass man eine sehr hohe Bandbreite hat. Also man empfiehlt ungefähr eine Bandbreite von 30 bis 50 Mbps, um eben ohne Probleme in Full HD und voller, also 60 Frames per Second eben spielen zu können. Das an sich ist alles dann wieder, sage ich jetzt mal, eigentlich alles recht standardfair. Vielleicht noch kurze Präsentation. Also ich habe die ganze Präsentation nicht gesehen. Ich habe sie mir vorhin so ein Stück weit angeschaut, weil ich in Foren oder in Communities eigentlich sehr viele Reaktionen darauf gesehen habe, dass die Präsentation mega beschissen war. Um es mal so auszudrücken, ich habe es mir ein paar Minuten angeguckt und ich weiß auch nicht, also der CEO von Nvidia, der kann einfach nicht präsentieren. Das ist, ich höre dem für 2 Minuten zu, das Gefühl, ich habe keinen Bock mehr, dem zuzuhören. Der stottert so oft, der wiederholt sich, er labert so viel Zeug, anstatt auf den Punkt zu kommen. Er macht Pausen an Stellen, wo du normalerweise keine Pause machen solltest. Also Richtig, richtig schlimm. Und sie haben auch, also da gibt's auch ein paar Zitate aus der Präsentation, wo ich auch gedacht habe, mein Gott, als sie zum Beispiel das Streaming-Service vorgestellt haben, hat er erstmal 2-3 Minuten darüber sich abgelassen, ja, wir hatten diese Vision von Game Streaming und wir hatten gedacht, das funktioniert nicht und wir hatten so viele Probleme. 3 Minuten später, und jetzt sind wir der Meinung, wir haben zum ersten Mal, oder wir sind das die erste Firma, die es geschafft hat, einen Gaming Streaming Service zu haben. Ich so, nein. Ja, naja, ne? Dann reden sie von, naja, wir bringen Technologie weiter, wie es auch vorangehende Konsolen getan haben und haben dann so eine lustige Timeline, 1980er, NES, packen dann die PlayStation 2 in die 90er, obwohl die PlayStation 2 erst 2000 erschienen ist und so weiter. Also, das war schon eine richtig schlechte Präsentation teilweise und ich frage mich echt, wie die Leute, dass sich das zwar schon anhören konnten, weil ich habe nach 10 Minuten schon gedacht, ich kann dem Typ nicht mehr zuhören, sorry. Ja. Ich habe es mir gar nichts angeguckt. Ein Glück hast du das übernommen und entsprechend musste ich mir das gar nicht antun, aber ich habe da auch relativ viel drüber gelesen, wie schrecklich diese Präsentation war, wie merkwürdig und offensichtlich, also wie ignorant das Ganze eben auch war, wie schon gesagt, wir sind die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, anscheinend einen Streaming-Service zu haben. Ja, so habe ich es natürlich nicht formuliert, aber es klang genauso, wo man so denkt, naja, OnLive, PlayStation Now, 15 andere Dinge, die genau dasselbe machen vom Prinzip her. Da waren schon viele Dinge dabei, die sehr, sehr merkwürdig und unprofessionell wirkten. Wenn man jetzt zum Shield an sich kommt, ja, ist halt das große Problem immer noch, wenn das Streaming wirklich super gut funktionieren würde, auch unter der genannten Bandbreite, dann wäre das cool. Da das aber nicht der Fall ist und die genannte Bandbreite nicht so wahnsinnig weit verbreitet ist und selbst dann du der Erfahrung nach noch nicht 100% gutes, perfektes und durchgehend funktionierendes Streaming hast, ist das nicht unbedingt ein Verkaufsgrund für deine Konsole? Und wenn sie nebenher sonst nichts anderes kann als die typischen Android-App-Sachen, dann bleibt nicht mehr viel für eine Spielekonsole übrig. Deswegen habe ich das vorhin auch so ein bisschen lapidar gesagt. Alle Dinge, die man nicht braucht, die man nicht brauchen wird. Streaming wird wahrscheinlich großteilig nicht funktionieren für die meisten. Und das, was man dann darauf noch spielen kann, beschränkt sich auf, ja, kleineren, blödeligen Flash-Kram. Und dafür brauche ich kein 7.1-Soundsystem und keinen guten, starken CPU und, keine Ahnung, dafür brauche ich eigentlich fast nichts. Ich meine, in dem Sinne natürlich, wenn das Streaming funktioniert, sie haben, also CD Projekt Red war auch da, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, sie haben Witcher 3 eben im Stream gezeigt, also wenn du wirklich die Bandbreite hast, dann kannst du halt für $200, das soll das Ding nämlich kosten, kannst du theoretisch Witcher 3 auf so einem Ding spielen, klar. Die Frage ist, will man das? Ich glaube, ich habe zu diesen Android-basierten Konsolen ja schon, glaube ich, beim Android Fire TV und bei der Ouya auch genug gesagt, ich habe das Gefühl, der Markt ist einfach nicht so da, also beziehungsweise der Markt ist, der hat halt schon super viel von den Sachen, ich denke, Amazon und was weiß ich, wer da alles jetzt schon in diesem Markt drin ist, verkaufen auch genug von diesen von Hardware, um zu sagen, dass das Ding einigermaßen sich rechnet, aber das wird einfach kein großes Ding werden. Also es wird einfach da sein, es wird Leute geben, die es kaufen, aber das war's dann auch wieder. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von unseren Hörern oder ein großer Teil der Gamer jetzt sagt, ich muss jetzt unbedingt das Nvidia Shield haben. Ja, das ist halt das Problem, wie gesagt. Also ich meine, das ist ja das ganze Problem mit diesen ganzen Streaming-Services. Solange du nicht sehr, sehr schnelles Internet weit verbreitet in den meisten großen Märkten hast, und das ist nun mal nicht der Fall, selbst in Amiland nicht, ist das alles relativ irrelevant. Toll, was man alles machen kann, wenn die Welt so wäre, aber ja, die Welt ist nicht so derzeit und entsprechend ist es alles relativ irrelevant. Keine Ahnung, kann man jetzt auch nicht viel sonst dazu sagen. Ich weiß nicht, warum Nvidia das immer noch weiter verfolgt, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, der Shield, also der Handheld, war, ich will jetzt nicht sagen komplett unerfolgreich, weil ich ehrlich gesagt keine genauen Zahlen habe, aber er war auf jeden Fall nicht besonders erfolgreich. Er ist auch komplett in der Versenkung verschwunden, war nie besonders relevant, und ich weiß nicht, warum sie jetzt nochmal probieren, mit der zweiten Variante irgendwie in die Richtung zu gehen. Ich finde das sehr, sehr komisch. Sie entwickeln ja anscheinend nebenher, so ähnlich wie das AMD zum Beispiel auch tut, ja eben VR-Brille. Sie haben genug Spieleperipherie, die sie entwickeln könnten. Wenn sie wollen, können sie jetzt eine Steam-Machine beisteuern, steuern, was auch immer. Also es gibt schon genug Möglichkeiten für Nvidia auch im Hardware-Markt noch andere Dinge zu tun, als rein Grafikkarten herzustellen. Aber ich habe das Gefühl, das ist definitiv nicht der richtige Weg. Um ehrlich zu sein, die meisten Kommentare, die ich irgendwie dazu gelesen habe, war Nvidia, just stay with GPUs. Ja, oder das. Oder lass einfach bleiben. Und ich meine, Nvidia ist halt, das ist ja das Schöne daran, das ist ja das, was schon seit Jahren passiert. Es gibt nur Nvidia und AMD. Es gibt nichts anderes. Du hast null Konkurrenz in dem Sinne. Was heißt null Konkurrenz? Du hast halt einen Konkurrenten, aber es ist halt, ja, es ist keine Monopolstellung, aber nur mit einem Konkurrenten konkurrieren zu müssen, ist trotzdem schon eine sehr, sehr angenehme Situation, weil selbst wenn es scheiße läuft, hast du meistens immer noch 35-40% Marktanteil. Das war die ganzen letzten 10-20 Jahre so. Das ist fantastisch. Mehr braucht man eigentlich nicht. Alles andere ist ziemlich irrelevant. Ich meine, sie haben natürlich dadurch auch die Kohle, um so einen Quatsch zu probieren. Das ist ja auch schön. Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal was dabei rum, was wirklich interessant ist, aber derzeit habe ich das Gefühl, das ist alles so, die Leute gucken sich an, sagen meh, und dann vergisst man es auch im halben Jahr wieder. Ich meine, sie können es ja von mir was probieren, aber bitte hol euch jemand anderen, der besser präsentieren kann. Ja, vielleicht. Oh, das stimmt. Gott. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu Steam bzw. Valve. Das wird jetzt ein etwas größeres Segment, weil es da relativ viel gibt oder vergleichsweise viel gibt, über was wir reden können, sollten, müssen. Ich werde versuchen, es trotzdem relativ kurz zu fassen, gerade weil die meisten Sachen eben auch so Dinge sind, die auf Hands-on-Berichten basieren und das ist dann immer schwer, das zu vermitteln, wenn man es sich selber gemacht hat. Auch für uns, wir selbst können da auch noch nicht viel zu sagen, außer das, was wir jetzt eben aus den Hands-on-Eindrücken selbst für uns irgendwie so ein bisschen schlussfolgern, aber solange wir es nicht selber in der Hand gehabt haben, ist es immer schwer. Spezifisch was zu sagen. Fangen wir gleich mit dem interessantesten von allem an, nämlich dem HTC Vive, das vorgestellt wurde. Das ist so ein bisschen, glaube ich, in den Köpfen der meisten Leute so das Steam-VR-Headset. Das ist so nicht der Fall. Wie gesagt, es gehört HTC. Es wurde zwar zusammen mit Steam entwickelt. Und Basis des Programmcodes und Teile eben des ganzen Environments, die gehören Valve. Die stellt Valve auch anderen Herstellern zur Verfügung. Es wurde schon offiziell bestätigt, auch von Gabe Newell selbst, dass es andere Entwickler gibt, die eben ebenfalls an VR-Headsets arbeiten, die dieselbe Technik nutzen, wie eben HTC genutzt hat. HTC hat auch schon gesagt, sie begrüßen das, sie finden es gut, dass es noch andere Hersteller gibt, sie finden es schön, die Zusammenarbeit mit Valve war super. Und es geht quasi einfach nur darum, das VR ein bisschen noch voranzubringen. Trotzdem finde ich, ist es auf jeden Fall in der Verknüpfung schon sehr, sehr interessant, was sie eben da präsentiert haben. Das HTC VR-Headset ist letztendlich nichts groß anderes als das Oculus Rift zum Beispiel oder auch das Morpheus, über das Joe gleich noch reden wird. Der eigentliche Unterschied hauptsächlich ist tatsächlich, dass es 3D-Motion-Tracking im Raum hat, also im dreidimensionalen Raum. Im Gegensatz zum Beispiel zum Oculus oder auch dem Morpheus, die darauf basieren, dass du vor deinem Rechner auf einem Stuhl sitzt und das nur rein die Bewegung auf den Achsen und nicht im Raum an sich über Motion Tracking verfolgt. Das heißt, das Oculus VR kriegt ja mit, wenn du deinen Kopf zur Seite neigst zum Beispiel, wenn du dich umguckst und so ein Kram, was ja auch relevant und wichtig ist in der Spielwelt. Im Gegensatz dazu, das Vive, das checkt tatsächlich komplett deine Position auch im Raum. Das bedeutet, selbst wenn du dich nach vorne lehnst, veränderst du deine Perspektive im Raum. Das sorgt dafür, dass das Headset tatsächlich so derzeit präsentiert und auch genutzt werden soll, wie das eben gerade bei Oculus und Morpheus nicht der Fall ist, nämlich, dass man mit dem Headset auf dem Kopf tatsächlich in der Gegend rumrennt. So ähnlich wie es mit der HoloLens quasi und Augmented Reality von Microsoft ist, nur dass du eben wirklich eine reine Virtual Reality hast, das heißt, es ist ein in sich geschlossenes System, nicht ganz 180 Grad, aber eben eine relativ breite Sicht vorne und dann wirklich rein Immersion, indem du woanders bist, in einer anderen Welt. Präsentiert wurde es in einem relativ großen, leeren, komplett leeren Raum. Du hast zwei Controller dazu in die Hand gekriegt, die so ein bisschen aussehen wie zum Beispiel die PlayStation Move oder die alte Wiimote. Obendrauf ist ein Touchpad quasi, ein Rad, das du bedienen kannst, um durch Optionen durchzucyclen. Darunter ist ein kleiner Trigger, du hast eben zwei davon in der Hand. Und damit läufst du eben durch die Welt. Das Interessante ist halt tatsächlich, wie gesagt, dass du wirklich durch die Welt läufst, indem du durch den Raum läufst. Der Raum ist komplett leer. Sie haben mehrere Demos gehabt, unter anderem eben, dass du auf einem Schiffsdeck unter Wasser rumläufst. Und da haben schon einige Leute gesagt, das ist tatsächlich das erste Mal die wirkliche Virtual Reality Erfahrung ist, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob du dich in dem Raum bewegst oder nicht. Und das macht ja auch total Sinn. Das ist halt diese Holodeck-Idee. Das ist die Idee, dass wenn du durch den Raum läufst, 4-5 Schritte machst, dann macht dein Charakter dieselben Schritte auch im virtuellen Raum. Wenn du also auf dem Schiff entlangläufst und eben an den Rand des Schiffs gehst und runter in den Abgrund blickst, dann hast du das Gefühl, wirklich einen Schritt weiter und ich falle runter. Und das ist tatsächlich so eine Sensation, also eine sinnliche Wahrnehmung quasi, die du so mit den anderen Headsets nicht hast. Sie meinten, die meisten Leute waren relativ, sagen wir jetzt mal, nicht unbedingt skeptisch, aber auf jeden Fall nicht besonders begeistert von der Grundidee. Sie haben ja gesagt, naja, das wird halt die Präsentation von einer anderen VR-Brille. Wir haben das mittlerweile relativ oft gesehen. Es gibt sehr viele Beispiele dafür. Es gibt genug Hersteller, die sowas produzieren. Das wird wahrscheinlich besonders spannend werden. Als dann die meisten Leute aber erstmal in den Demos drin waren, eine andere Demo war zum Beispiel, dass du unter Anleitung eines Roboters eben Gerichte kochen solltest, haben sie festgestellt, dass es doch schon einen großen Unterschied macht, wenn du dich komplett eben frei in dem 3D-Raum bewegen kannst und vor allem auch, dass diese derzeit noch sehr rudimentären Steuerungselemente eigentlich, eben diese Anführungsstriche Wiimote oder eben PlayStation Move, dass die schon sehr, sehr gut und responsiv funktionieren, dass du ein sehr gutes Gefühl auch für deine Hände im Raum hast, dass es sehr, sehr verzögerungsarm ist, sodass du wirklich das Gefühl hast, du kannst dich in dem Raum komplett bewegen. Und die meisten Leute sagen, eigentlich war das Interessante nicht die Spiele, die sie gespielt haben, weil die meisten nach kürzester Zeit eigentlich den Instruktionen, die ihnen gegeben wurden, gar nicht mehr zugehört haben, sondern es war interessant, durch den Raum zu laufen und einfach zu sehen, was man in dem Raum machen kann, wie man mit dem Raum interagieren kann. Ist also an sich durchaus spannend auf jeden Fall. Es sind eben zwei Infrarotkameras und ein Batzen Sensoren an der HTC Vive-Brille, die das eben ermöglichen. Das Ganze soll noch ein bisschen gestreamlined werden, es soll noch kleiner werden, es soll noch ein bisschen schicker aussehen, bis dann eben zum Release kommt. Release wurde auch schon angekündigt, es soll Weihnachten dieses Jahr noch rauskommen. Das heißt, also es ist auch nicht mehr so wahnsinnig lange, dass man darauf warten muss. Klingt an sich alles ganz spannend, ist natürlich jetzt für den spielerischen Alltag nicht besonders relevant. Wenn du nicht gerade einen Raum hast, der eine flache Ebene darstellt und so groß ist wie Skyrim, dann wird es nicht besonders interessant sein, damit Skyrim zu spielen, weil, ne? Irgendwann hört dein Raum auf und, wie wir schon oft genug gesagt haben, niemand will letztendlich eigentlich wirklich die körperliche Arbeit leisten, die seine Spielfigur im Spiel leistet. Man möchte nicht jeden einzelnen Schwertschlag selbst ausführen, man möchte nicht eine Dreiviertelstunde lang laufen, um irgendwo hinzukommen, weil dann, ne, ist man wirklich eine Dreiviertelstunde lang gelaufen und wahrscheinlich im Arsch und hat nicht mehr besonders Bock zu spielen. Das heißt, es ist nicht wirklich unbedingt für die Alltagstauglichkeit in PC-Spielen gedacht, ist aber allerdings so, wie das, wie gesagt, viele Leute gesagt haben, derzeit am nächsten an einer wirklichen Virtual Reality dran. Das ist gimmicky, ja, das ist sehr abhängig davon, was Leute dann eben jetzt noch in Spielen damit machen. Aber wenn es tatsächlich einige Leute gibt, die sich damit beschäftigen und eben diesen, sagen wir jetzt mal, eingeschränkten Raum eben auch geschickt nutzen können, könnte da durchaus was Interessantes bei rumkommen. Derzeit sind, glaube ich, alle relativ begeistert und überrascht eben davon gewesen, dass es tatsächlich doch so, ja, interessant war, wie es letztendlich war. Bleibt es abzuwarten, wie wirklich dann endlich das Ding für Konsumenten aussieht, auch wie teuer es sein wird. Viele vermuten schon, dass es eben gerade im Gegensatz zu Oculus Rift und Morpheus relativ teuer werden wird, zwangsläufig, weil du eben die Kamera brauchst. Das ist wesentlich mehr die ganzen Motion-Sensor-Dinge, die eben in der Brille verbaut sind. Das ist also teurere Technik, als sie die anderen verwenden. Scheint aber, wie gesagt, trotzdem ganz interessant und gut zu funktionieren. Und definitiv eine spannende Edition zu sein. Willst du vielleicht erstmal einfach kurz dazu was sagen, bevor wir dann weitergehen zu den anderen Sachen? Ja, also Merlin hat eigentlich schon das meiste dazu gesagt. Natürlich auch das mit dem, also der Hauptunterschied eben zu Morpheus und Oculus Rift ist sehr interessant, eben diese Holodeck-Erfahrung und das, was ich bisher davon gelesen habe, klang auch wirklich schon so, als würde es wirklich sehr gut funktionieren. Viele Leute waren sehr beeindruckt davon und das ist halt wieder so eine Sache, ich habe das Gefühl, ich würde es auf jeden Fall sehr gerne selbst mal ausprobieren. Ja. Ich glaube, das wird sich durch die ganzen, also vor allem, was mit VR angeht, ich meine, ich habe jetzt Oculus einmal aufgehabt, aber man würde auch gerne selbst ein bisschen mehr Zeit dann auch damit verbringen, ein bisschen selbst ein bisschen rumexperimentieren, bis man das Gefühl, bis man auch ein Gefühl dafür hat. Und es klingt super spannend, und ich meine, so viele positive Berichte können nicht lügen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich würde es jetzt ganz gerne selbst auch mal ausprobieren. Ohne jetzt zu sagen zu wollen, ich werde es wahrscheinlich ganz anders empfinden, aber es klingt auf jeden Fall super spannend. Man hat ja schon gesagt, die spielerische Anwendbarkeit ist wahrscheinlich noch in dem Sinne fraglich, aber dennoch glaube ich technologisch sehr spannend und wahrscheinlich für bestimmte Spiele dann auch auf jeden Fall anwendbar. Wir müssen ja nicht unbedingt durch den Skyrim laufen. Ja, absolut. Ist jetzt auch vielleicht das Extrem. Klar, das war jetzt ein extremes Beispiel, ja. Ich meine, die interessante Sache ist ja vor allem auch die, dass es letztendlich als VR-Headset ja immer noch dasselbe tut wie Morpheus. Ich meine, letztendlich, so eine Vorstellung, ich meine, ein Spiel, wo du dich halt nicht ganz so viel bewegen musst, aber wo das ganz, trotzdem gut funktioniert, könnte ich mir extrem gut vorstellen. Also was heißt extrem gut vorstellen? Das ist halt der Traum, den die Videospielwelt, sag ich mal, gefühlt schon seit 10.000 Jahren hinterherläuft. Ja, allerdings. Ich meine, interessant ist es tatsächlich dann auch eben in dem Zusammenhang, dass man sagen kann, es wird wahrscheinlich teurer werden, man kriegt für den Mehrwert etwas und für Leute, die Enthusiasten sind, die das interessiert, die auch die das entsprechende Kleingeld haben, die kriegen damit etwas wie das Oculus VR, die Auflösung, alles ist sehr vergleichbar, es scheint jetzt schon sehr, sehr gut zu funktionieren eben auch, also viele haben auch gesagt, von den VR-Headsets, die sie in letzter Zeit auf dem Kopf hatten, ist das die schönste Auflösung hat, das beste VR-Erlebnis auch an sich bietet, ohne die 360 Grad Beweglichkeit, die du damit hast. Das heißt also auch als solches sollte es gut genug funktionieren. Es hat ähnliche technische Stats in der Hinsicht. Das heißt also, wenn man kann es auch einfach ganz normal als normales VR-Headset wahrscheinlich letztendlich benutzen, hat aber eben mit diesen Kameras und dem Motion-Tracking einfach noch die Möglichkeit, auch noch andere Sachen damit zu machen. Das heißt also, letztendlich glaube ich, für mehr Geld hat man auch einen gewissen Mehrwert und dann könnte es schon durchaus auch noch immer noch interessant sein für den allgemeinen VR-Markt. Aber ich meine, das ist ja alles eh Spekulation. Ich meine, letztendlich dadurch, dass das jetzt angekündigt wurde und ich meine, dadurch, dass das Werf dahinter steht, wissen wir auch, dass es auf jeden Fall mehr als nur eine, sage ich jetzt mal, viable Konkurrenz sein wird zu Oculus. Und bisher haben wir eigentlich immer, das ist glaube ich das Spannendste, mein Morpheus hebe ich da ein bisschen raus, weil Morpheus funktioniert halt wahrscheinlich dann rein auf der PlayStation 4 und wird dahingehend erstmal nicht unbedingt mit Oculus und eben Vive in der direkten Konkurrenz stehen. Aber es ist halt die Frage, wie sich jetzt der VR-Markt auf dem PC entwickelt. Ich meine, wir haben bisher immer über Oculus geredet, weil Oculus mehr oder weniger bisher quasi das Monopol auf kommendes VR hatte, auch wenn die natürlich wussten, dass was anderes Entwicklung ist, aber Oculus war das Einzige, was man wirklich so in der Hand hatte, was man im Kopf hatte und was auch irgendwie schon irgendwie draußen ist. Ja. Sag ich mal, in der freien Wildbahn. Und es wird interessant, wie das jetzt wird. Ich meine, das Vive hat auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile gegenüber dem Oculus, wie wir es auch vorhin jetzt gesagt haben. Wir müssen immer abwarten, wie natürlich dann die finalen Specs aussehen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt dann auch ein kleinerer Konkurrenzkampf eben zwischen beiden entbrennt. Und nachdem jetzt Oculus auch von Facebook gekauft wurde, bin ich auch geneigt, dazu zu sagen, dass es viele PC-Gamer gibt, die dann wahrscheinlich Valve ein bisschen eher vertrauen als Facebook. Das könnte durchaus sein, ja. Ich meine, die interessante Sache ist halt die, wie du schon gesagt hast, ist natürlich jetzt, Oculus ist so das, was alle im Kopf haben. Es ist nicht so, dass es nicht noch genug andere Sachen in die Richtung auch geben würde. Razer arbeitet seit geraumer Zeit, eigenen Angaben danach, da hat man schon Prototyp-Fotos gesehen. Ein paar andere kleinere Hardware-Hersteller arbeiten an einer ähnlichen Brille. Es gibt noch einige Leute, die was Ähnliches machen wie die HoloLens. Also es gibt da draußen durchaus eine Handvoll, sagen wir mal, ein Dutzend anderer VR-Brillen. Die großen sind tatsächlich jetzt einfach eben Oculus, weil die... Ne, die haben das ganze Thema wirklich erstmal prävalent gemacht, die haben das ganze Thema in die Medien gebracht. Man hat die ersten Developer-Kits, die schon seit geraumer Zeit ja unterwegs sind und eben schon bei den Usern sind. Das heißt also, klar, das hat man am meisten im Kopf und Vive ist ein bisschen so zum kleinen, ja, hat einen ziemlichen Einschlag quasi gehabt in der Szene, aber klar, es gibt definitiv auch noch andere Konkurrenz, aber das sind wahrscheinlich die beiden großen, die man jetzt erstmal auf dem Schirm hat, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch weiter, noch zu ein paar andere Sachen, die Valve eben vorgestellt hat. Zum einen gab es jetzt auch dann die neueste Version des Steam Controllers auf der GDC zum Ausprobieren. Da gab es einige Spiele, die man eben damit spielen konnte. Es ist immer noch so, dass eben diese beiden Trackpads eigentlich das große Unterscheidungsmerkmal sind. Diese beiden Trackpads scheinen derzeit ganz gut zu funktionieren. Das haptische Feedback ist wohl ganz gut. Es gibt dazu jetzt einen Analogstick an der linken Seite neben den Face-Buttons eben und zwei Paddle quasi so ein bisschen, also zwei hinten an der Rückseite. So zwei Z-Buttons. Ja, genau, so ungefähr. Das Z-Button beschreibt es ganz gut für Leute, die halt den N64 damals in der Hand gehabt haben. Also vom Prinzip her eben da, wo man den Controller an sich festhält, wo eben der Ringfinger und der kleine Finger liegen, da gibt es eben noch zusätzliche Buttons. Was genau die letztendlich machen werden, ist noch nicht so ganz klar, aber viele Leute sagen schon, dass es an sich ganz nett gelegen ist und man es wohl ganz gut benutzen kann. Wenn man jetzt Shooter spielt damit, auch das ist eben, wie gesagt, Hands-on-Review, wir haben sie selber noch nicht in der Hand gehabt, sehr schwer einzuschätzen, wie das wirklich funktioniert. Viele Leute sagen halt eben, es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut an sich eigentlich, zum Beispiel in Shootern das Zielen. Es funktioniert besser als im normalen Analogstick. Ein kleines Gegenproblem ist halt, trotzdem funktionieren logischerweise Maus und Tastatur trotzdem noch besser, und da das Ding eben nicht für Konsolen gedacht ist, weil Konsolen logischerweise ihre eigenen Controller bringen, sondern eben für Setup-Boxen oder eben Steam-Machines zum Beispiel. Es ist immer noch so, dass man wahrscheinlich bei einem Shooter Maus und Tastatur vorziehen würde. Und das nächste Problem ist so ein bisschen, dass eben gerade so klassische Genres, die man dann eben mit dem Controller spielt, wahrscheinlich mit einem normalen Controller trotzdem auch ein Stück weit besser funktionieren könnten. Sie haben wohl irgendwie einen 2D-Plattformer gespielt, mit dem das an sich auch sehr, sehr gut funktioniert hat auf jeden Fall, mit den beiden Touchpads. Das große Problem, was viele halt sagen, ist hauptsächlich, dass eine relativ steile Lernkurve hat. Man muss sich da sehr dran gewöhnen an das Ganze. Wenn man sich dran gewöhnt hat, muss man noch ein bisschen arbeiten, bis man wirklich irgendwie drin ist. Dann funktioniert es sehr gut, aber es funktioniert nicht ganz so intuitiv quasi, wie ein normaler Controller das tut. trotzdem, glaube ich, ganz interessant an sich. Und aber da müssen wir, glaube ich, wirklich einfach abwarten, bis wir die Dinge einfach mal selbst in der Hand hatten. Ich glaube, das ist etwas, das auf eine Art und Weise abstrakt ist, gerade mit dem haptischen Feedpad auf den Touchpads, dass man das sehr schwer einschätzen kann, wenn man das nicht wirklich selber mal ausprobiert hat. Das heißt, sind wir mal gespannt, ob es vielleicht irgendwie auf der Gamescom, höchstwahrscheinlich nicht, aber vielleicht kann man die da mal in die Hand nehmen. Das wäre natürlich echt ganz cool, interessant eigentlich, weil dann können wir ein bisschen mehr dazu sagen. Bleibt weiter entspannt. Ich meine, Gamescom klingt ehrlich gesagt nicht so unrealistisch, wenn Steam Machines schon Ende des Jahres rauskommen sollen, dann soll ja wahrscheinlich der Controller auch zur gleichen Zeit ungefähr rauskommen. Es kommt alles zur selben Zeit raus. Und, ja. Also das ich bin da auch schon sehr gespannt drauf, weil ich glaube, wenn wir beide das irgendwie zeitgleich mal testen können, du der von Maus und Tastatur kommt, ich der vom normalen Controller kommt, ob wir da das Gefühl haben, wir treffen uns da irgendwo wirklich in der Mitte, oder ob wir das Gefühl haben, es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil du ja vorhin schon gesagt hast, wahrscheinlich für Spiele, die sowieso jetzt schon auf Maus und Tastatur besser sind, werden wahrscheinlich auf Maus und Tastatur trotzdem immer noch besser sein, während Spiele, die halt jetzt für Controller gemacht sind, wahrscheinlich auf dem Controller immer noch besser sein werden als auf dem Ding. Ja, also es ist ein aber ich bin trotzdem gespannt, weil... Es setzt sich ein bisschen zwischen die Stühle, ja. Ja, ich bin ja trotzdem gespannt, weil ich habe schon ungefähr, glaube ich, ein Verständnis davon, wie das funktioniert, aber es ist auch wieder so ein Ding, dass ich das Gefühl habe, man muss es auch erstmal selbst in der Hand haben, um wirklich zu verstehen, wie das funktioniert und ob man wirklich selbst schnell ein Gefühl dafür kriegt, als jemand, der schon so lange mit Pads eben arbeitet, oder ob man trotzdem dann noch also sehr lange eine Arbeitszeit braucht oder nicht. Ja, ich glaube, das Interessante ist vor allem hauptsächlich, dass man schon auch das Gefühl hat, und das ist, glaube ich, auch was viele Leute branchenintern eben sagen, es ist nicht so, dass es die perfekte Lösung wäre, aber es ist gut und es ist der richtige Weg, dass eben bei Controllern eben auch neue Dinge ausprobiert werden. Es ist schon so, dass die meisten Controller seit dem Analogstick quasi keine große Veränderung erfahren haben, dass sie immer noch intuitiv funktionieren auf ihre Art und Weise, aber eben in gewisser Hinsicht auch manchmal noch sehr clunky sind. Und dass es schon gut ist, dass es quasi eben mittlerweile dann eben zumindest ein größeres Produkt gibt, das versucht zumindest den Controller-Scheme ein bisschen zu überarbeiten. Es ist so ein bisschen nötig, dass die Branche dadurch eben ein bisschen Input kriegt, dass man vielleicht in Zukunft einfach ein bisschen andere Control-Schemes auch sieht. In der Hinsicht, glaube ich, ist es doch schon ganz interessant, das Ding auch zu beobachten, aber warten wir jetzt halt mal ab. Kommen wir vielleicht noch am Ende kurz zu den Steam Machines und zu der Source Engine 2. Steam Machines, ja, wir wissen ja schon seit geraumer Zeit einiges über die Steam Machines an sich. Es gab schon einige Prototypen, die vorgestellt wurden. Einige Hersteller haben auch schon angekündigt, was sie ungefähr im Repertoire haben werden. Jetzt haben wir eben endlich auch mit dem Ende des Jahres eben, November spezifisch, einen Release-Termin für die Steam Machines. Dann kommen sie dann wirklich endlich. Dann kommt eben auch der Controller, dann kommt das HTC Vive. Das ist also alles miteinander abgestimmt, sodass man sich wirklich am Ende des Jahres einfach das komplette Paket kaufen kann. Dann hat man seine VR-Brille, man hat den Controller, man hat die Steam Machine zu Hause und dann funktioniert das alles. Im Zuge dessen wurden auf der GDC von den meisten Herstellern auch schon einige wirkliche konkrete Modelle vorgestellt. Asus hat einen vorgestellt, iBuyPower hat einen vorgestellt, Alienware und so haben nochmal Modelle gezeigt, haben Preise dazu genannt. Und so weiter und so fort. Ist also durchaus jetzt doch nochmal ein ganzer Batzen an Infos gekommen. Wir werden jetzt nicht auf die einzelnen Sachen eingehen. Ich glaube, es waren insgesamt 13, 14 Hersteller da, die eben Steamboxen gezeigt haben. Wenn wir das jetzt auseinanderklabüstern, das wird zu lange dauern. Grundlegend sind sie das, was man quasi ein bisschen erwartet hat. Sie sind so ein bisschen Einsteigerspiele-PCs, die meisten, zumindest im Preissegment, wenn man irgendwie um die PlayStation herum ist. Wenn man ein bisschen höher geht auf 700, 800 Euro, dann kommt man langsam in den Bereich, wo man sagt, das ist jetzt so, das kann gut irgendwie mit Full HD und 60 FPS quasi bei den aktuellen Titeln mithalten. Ist natürlich dann dadurch quasi teurer, hat natürlich aber auch einen ganz anderen Mehrwert, so ein Stück weit, weil man eben noch wesentlich mehr auch damit ein Stück weit machen kann. Sieht alles sehr, sehr interessant und spannend aus. Wie gesagt, falls euch das spezifisch interessiert, dann guckt euch das einfach mal an. Und ich glaube, dann noch ganz interessant war eben die Source Engine 2. Dazu vielleicht noch eine kleine andere Info, die so parallel dazu läuft, die wir jetzt nicht spezifisch im eigenen Thema haben, aber die Unreal Engine 4 wurde eben auch angekündigt und, was heißt angekündigt, sondern es wurde angekündigt, dass die umsonst sein wird. Das ist, glaube ich, auch schon durch alle Medien gegangen, das haben wir, glaube ich, mitgekriegt. Valve hat es mit der Source Engine 2 genauso gemacht, auch die wird komplett umsonst zur Verfügung stehen für alle Leute, die damit arbeiten wollen. Natürlich verdienen Valve und Epic da weiterhin dran. Es basiert natürlich immer auch darauf, dass wenn du sie kommerziell nutzen willst in deinem Spiel, dann bezahlst du natürlich trotzdem gewisse, ne, ganz normale Patentkosten und dergleichen. Aber zumindest ist die grundlegende Verwendung der Engine erstmal umsonst. Ist natürlich ganz interessant auf jeden Fall für Spieler, entspricht auch der ganzen Valve-Firmenphilosophie. Es ist ja alles immer so ein bisschen, sie entwickeln bisschen für die ganze Industrie so ein bisschen mit. Hat man manchmal das Gefühl, sie wollen es möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen. Das läuft jetzt zum Beispiel mit dem VR so, das ist mit den Steam Machines so. Wir geben die Grundlagen und dann können erstmal alle draus machen, was sie wollen. Das ist eben bei der Source Engine 2 auch so. Durchaus ganz spannend. Zuge dessen auch nochmal ganz kurz erwähnt, Unity 5 wurde ebenfalls angekündigt. Weiß nicht, ob das vielen Leuten letztendlich was sagt. Das ist dann, glaube ich, eher für den Indie-Developer-Bereich interessant, ist aber trotzdem, glaube ich, an eben in dem Bereich etwas der größeren Engines auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch grundlegend durch mit Steam. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie nichts, also Wichtiges, aber ja, ich will nicht vergessen. Also was sie noch erwähnt haben, ist ja das Steam Link. Ich weiß nicht, ob du das... Stimmt, Steam Link. Ja doch, das sollten wir doch nochmal erwähnen, das recht. Steam Link, um es ganz kurz zusammenzufassen, Set-Top-Box, ähnlich wie Amazon Fire TV vielleicht, allerdings mit einem spezifischen Tie-In eben zu Steam, zu den Steam Machines vor allem auch, beziehungsweise einfach zu einem Spielerechner, ist letztendlich nichts anderes als eine kleine Box, die du auf deinen Fernseher oder eben neben deinen Fernseher stellst und die es dir ermöglicht, innerhalb deines Netzwerks, also innerhalb deines Hauses, deiner Wohnung, von einem leistungsstarken Spiele-PC direkt auf die auf den Steam Link zu streamen und dann eben entsprechend auf deinem Fernseher deine PC-Spiele spielen zu können. Oder eben in unserem Fall wäre es zum Beispiel so, du kaufst dir einen Steam Link, dann streamst du von meinem PC Spiele auf deinen Fernseher und kannst ganz normal spielen. Logischerweise erscheint das dann eben auch Ende des Jahres, das heißt, da läuft es dann ganz genauso. Das kommt dann raus zusammen mit dem Steam Controller, sodass man das dann auch gleich zusammen nutzen kann. Der ist natürlich logischerweise eben genau dafür auch gleich schon gedacht. Das Problem, glaube ich, ist so ein bisschen bei dem Steam Link. Erstmal an sich coole Idee. Das Ganze soll auch nur $50 kosten. Wird noch internationale Preise geben, aber gehen wir vielleicht von 1:1 aus, dann sind es 50€. Das ist für das, was es tut, eigentlich völlig in Ordnung, glaube ich. Das ist eigentlich ein ganz okayer Preis. Die Frage ist tatsächlich einfach, wie es gerade zum Beispiel auch mit WLAN tatsächlich dann im Alltag funktioniert. Wir haben ja das In-Home-Streaming schon mal ausprobiert, Joe und ich hier, haben festgestellt, dass es nicht so ganz einfach funktioniert über WLAN. Das heißt, man bräuchte da tatsächlich eigentlich einen festen Anschluss. Das macht das Ganze ja schon wieder so ein bisschen, also es nimmt ihm so ein bisschen seinen Appeal, habe ich das Gefühl. Wenn wir jetzt tatsächlich hier Kabel verlegen müssten von meinem Rechner direkt zum Steam Link, dann wird es schon wieder ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl, eben mit der Praktikabilität von diesem Gerät. Ist natürlich aber an sich, glaube ich, nicht verkehrt. Gibt bestimmt auch einige Leute, die das interessiert durchaus. Und selbst wenn sie eben einen eigenen Spiele-PC stehen haben bei sich im Arbeitszimmer und dann einfach ab und an mal auf der Couch hocken wollen, nur dafür ist es, glaube ich, schon ganz cool eigentlich. Weil es mit 50€ vor allem auch relativ billig ist, du bräuchtest ja eh ein Device, auch wenn du In-Home-Streaming nutzt, mit dem du streamen kannst. Das heißt, du bräuchtest wahrscheinlich einen kleinen Multimedia-PC, kleinen Barebone-PC neben deinem Fernseher und der ist wahrscheinlich letztendlich, ja, aufwendiger, sich selbst einzubauen. Er ist wahrscheinlich teurer, als wenn er für $50 einfach da so eine Box hinstellt. Könnte also durchaus interessant werden. Schauen wir mal, wie das letztendlich ankommt. Das ist ja also ähnlich wie das Vita TV, also was jetzt im Westen das PlayStation TV draußen ist, was halt mit der PS4 sozusagen funktioniert. Hast deine PS4 im Wohnzimmer und vielleicht das Vita TV eben in deinem Schlafzimmer drin und kannst dann halt einfach die Spiele von der PS4 rüber streamen. Ist, glaube ich, in dem Sinne schon interessanter, weil du ja auch gesagt hast, einfach ein bisschen praktischer, als wenn man eben entweder seinen PC irgendwie noch extra an den Fernseher anschließen muss oder extra noch einen PC bauen muss, um an den Fernseher zu tun. Dafür $50. Ist es, glaube ich, eine ganz gute Zwischenlösung, würde ich sagen. Je nachdem, wie gut es funktioniert. Ja, definitiv. Und der ganze Rest halt so Steam Machines, wie gesagt, das sind halt die Steam Machines, da müssen wir jetzt halt mal schauen, wie. Weil wir haben halt über Steam Machines ja schon gesprochen, sehr viel, glaube ich, als es noch hieß, dass es letztes Jahr erscheinen soll. Ist immer noch natürlich noch die Frage sie haben jetzt auch mehrere Modelle vorgestellt, also beziehungsweise die Third-Party-Hersteller haben ja jetzt mehrere Modelle vorgestellt, da war jetzt auch alles dabei, was jetzt irgendwie vom preislichen her da, ich glaube, alles von $400 bis hoch auf, keine Ahnung, 3.000. Da ist die Grenze, glaube ich, offen. Einfach mal schauen, wie das wird. Also ich finde es sehr schwer, eine Prognose zu machen, weil wir beide ja schon mal, glaube ich, das Gefühl hatten, als sozusagen Vertreter von der jeweils anderen, sage ich mal, Extremfraktion, dass der Konsolenspieler, der vielleicht auf PC rübergehen will, vielleicht nicht unbedingt jetzt eine Steam-Maschine haben möchte, sondern lieber gleich einen richtigen PC baut. Und derjenige, der vom PC auf eine Konsole runter will, dann vielleicht dann doch lieber dann wirklich zu einer der, sag ich mal, Konsolen will. PlayStation, Xbox, Wii U. Deswegen, keine Ahnung, einfach mal schauen, wie das wird. Ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es ist auf jeden Fall schön, dass sie jetzt wieder da sind, weil es ist ja auch bei der Jahresrückblickfolge aufgefallen, dass die irgendwie so ein bisschen verschwunden waren, ja. Ja, in der Tat. Ja, es ist gut, dass sie wieder da sind. Das ist auch durchaus immer noch spannend. Wir sind jetzt halt mal gespannt, wie sie wirklich dann im Markt ankommen. Aber ich denke, das Interessante war tatsächlich irgendwie, wenn wir es mal zusammenfassen wollen, was eben von Valve kam. Es war sehr viel, was kam, was durchaus interessant ist. Ich glaube, der Controller war ganz interessant, auch die Steam Machines, aber ich glaube, gerade das HTC Vive war so ein bisschen das Interessanteste und Spannendste für die meisten auf der GDC jetzt. Und mal schauen, vielleicht gibt es das Vive auch auf der Gamescom, vielleicht gibt es auch den Steam Controller auf der Gamescom. Das wäre ja ganz spannend, da könnten wir vielleicht gewisse Dinge einfach da mal drauf ausprobieren. Ich glaube schon, ich meine, Deutschland ist ja PC-Land. Ja, also ich denke auch, dass also wir könnten Glück haben. Ich denke, die Chancen stehen ganz gut, dass wir beides da sehen werden. Und dann, wenn wir es beide mal wirklich in der Hand gehabt haben, können wir vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das hier mit, weil das hat ja auch lange genug gedauert. Und gehen eben über zum letzten Thema, das eben von der GDC noch offen ist. Damit wir mit unserem GDC-Teil auch durch sind und vielleicht in den Hauptteil übergehen können. Ja, Morpheus. Letztendlich knüpft das jetzt direkt an Vive. Sony hatte noch eine einstündige Präsentation auf der GDC nur zu Morpheus und hat dabei einen neuen Prototyp vorgestellt, der endgültigen Consumer-Version anscheinend schon sehr nah zu sein scheint. Und zwar die wichtigste Änderung ist, dass sie jetzt einen ganz neuen Screen eingebaut haben, und zwar handelt es sich dabei um einen 5,7 Zoll OLED-Screen mit Full-HD-Auflösung, während das vorher noch ein LCD-Bildschirm war, wie es, glaube ich, bei allen anderen auch der Fall ist, setzt Sony anscheinend jetzt auch beim Morpheus wieder auf OLED, wie bei der allerersten Vita. Und hat auch gleichzeitig bekannt gegeben, dass das Display eine Refresh-Rate von 120 Hertz hat, was dementsprechend von den drei großen, die wir jetzt momentan, sag ich mal, von denen wir momentan wissen, auf jeden Fall die höchste ist im Vergleich zu den 75 beim momentanen Oculus-Bild und den 90 vom Vive. Sie planen eine Latenz von weniger als 18 Millisekunden zu haben, und was aber die wichtigste Information eigentlich war, war dann auch weniger das Technische, sondern die Tatsache, dass sie planen, Morpheus Anfang 2016 zu veröffentlichen. Also ungefähr dann auch in dem Rahmen, also das war ja schon ein bisschen früher, Oculus weiß man noch nicht genau, aber ich glaube ungefähr in dem Zeitfenster, wo wir alle großen VR-Brillen auf dem Markt erwarten. Und zum Preis haben sie ja noch nichts gesagt, da müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Wir haben auf jeden Fall auch schon erste Impressionen bekommen von der GDC, und die ersten Impressionen sind alle sehr gut, also alle meinen, dass sie die Sachen, die beim ersten Morpheus-Prototyp noch nicht so ganz so gut funktioniert haben, auf jeden Fall sehr viel verbessert haben. Der Bildschirm ist nochmal ein bisschen besser geworden, noch responsiver. Motion Blur ist mittlerweile auch schon fast raus aus dem, also dass, wenn man sich sehr schnell bewegt, dass man noch das Gefühl hat, ein bisschen so einen blurrigen Effekt sozusagen auf dem Bildschirm zu sehen, ist anscheinend fast weg. Das sitzt auch sehr gut, also sie haben anscheinend auch den das Bändchen, das man sich um den Kopf legt, dass das sozusagen befestigt, haben sie nochmal überarbeitet. Beim Prototyp hat es anscheinend bei manchen Leuten noch ein bisschen gedrückt. Das sitzt jetzt sehr viel besser. Es sitzt sehr leicht auf dem Kopf. Es fühlt sich überhaupt nicht schwer an, meinten die meisten ersten Berichte. Anscheinend hatte der erste Prototyp auch noch ein leichtes Problem mit Brillenträgern, dass die Brille zwar drunter gepasst hat, aber manchmal gegen den Bildschirm gedrückt hat. Das soll jetzt ebenfalls behoben worden sein. Also zumindest meinten die Tester, die eben Brillenträger sind, dass sie diesmal gar keine Probleme hatten mit der Brille. Mhm. Es gab auch anscheinend eine neue Tech-Demo, wo man, die hatte, glaube ich, den Codename Heist, wo man erst in einem Raum verhört wurde und dann später dann noch ein bisschen Rail-Shooter-mäßig eben geschossen hat. Dazu wurde dann auch wieder, also zur Erkennung der Hände, wurde dann auch eben wieder der Move-Controller benutzt. Das hat auch nach Meinung der ersten Berichte schon wieder sehr gut funktioniert. Also es fühlt sich sehr intuitiv an bislang. Und man würde gerne noch sehr viel mehr Zeit damit verbringen, aber die Tech-Demo war leider noch ein bisschen kurz. Also so wie es aussieht, macht auch Morpheus gute Schritte dahin, einfach auch zu einem guten VR-Erlebnis zu werden. Auch hier gilt wieder, ich würde es gerne selbst aufsetzen mal. Vielleicht kriegen wir dieses Gamescom mal eine Gelegenheit dazu. Letzte Gamescom hatten sie es ja da, aber man hätte sich vorher auf jeden Fall schon mal registrieren müssen und so weiter. Das ist immer super schwierig. Deswegen einfach mal schauen. Aber es scheint so, als wäre auch Sony auf einem guten Weg. Und ich meine, in der Hinsicht, wenn Morpheus gut wird, brauchen sie sich doch dahingehend keine Sorgen zu machen, weil ich habe da vorhin schon gesagt, Oculus und Vive werden in dem Sinne erstmal keine Konkurrenz sein. Und noch also ganz nebenbei haben sie auch angekündigt, dass sie mittlerweile 20,2 Millionen PlayStation 4s weltweit verkauft haben. Was auf jeden Fall ein riesiger Meilenstein ist, weil man bedenkt, dass die letzte Bekanntgabe von Zahlen erst im Dezember war, dass sie gesagt haben, Ende Dezember waren es 18, ich glaube 5 Millionen Was bedeutet, dass sie im Januar und im Februar eigentlich zwei Monate, in denen es eigentlich eher ruhig zugeht, 1,7 Millionen Konsolen weltweit verkauft haben. Was, yep, ziemlich viel ist. In der Tat. Allgemein eigentlich einfach beeindruckende Zahlen auf jeden Fall, ja. Also, ich denke, ja, PS4 super erfolgreich, könnte Sony auch wieder ein bisschen aus den roten Zahlen bringen. So wie ich das beim letzten großen Finanzbericht gelesen habe, ist auch so, dass momentan vor allem die Versicherungssparte von Sony, ja, die gibt es, und die PlayStation-Sparte momentan den meisten Gewinn abwirft. Und wenn das so weitergeht, nur gut für Sony. Ja, in der Tat, auf jeden Fall. Ja, zum Morpheus, glaube ich, kann man und muss man nicht so wahnsinnig viel sagen. Es ist neben Oculus, glaube ich, so das am meisten dokumentierte VR-Headset, das derzeit irgendwie so im Kommen ist. Und alle haben irgendwie erwartet, dass sich da irgendwie noch was tun muss und tun wird im Sinne von eben Auflösung und vor allem auch eben ja Herzzahlen. Das ist passiert. Sony führt gerade die Riege da so ein bisschen an. Viele Leute haben schon gesagt, naja, ist wahrscheinlich relativ irrelevant. Letztendlich irgendwann so ab 75, 90 Hertz macht es wahrscheinlich keinen Unterschied mehr. Trotzdem, technische Fakten sind bei sowas immer relevant und wir schauen jetzt halt einfach mal, wie es dann wirklich in der Konkurrenz, beziehungsweise so richtige Konkurrenz gibt es ja nicht, aber wenn man die untereinander vergleicht, dann aussieht. Und da ja, wie gesagt, Sony so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz spielt, beziehungsweise die anderen Sachen außerhalb der Sony-Konkurrenz, weil auf ja, das Morpheus wird nur auf der PlayStation funktionieren und wird auch das Einzige sein, was auf der PlayStation funktioniert, wird es, glaube ich, einfach funktionieren, fertig. Da muss man sich, glaube ich, nicht viel Sorgen machen. Ich meine, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass sie wieder auf OLED setzen. Ich meine, ich habe nichts gegen OLED als Besitzer einer Vita 1000, liebe ich den OLED-Screen der Vita. Ja. Aber ist natürlich wieder wahrscheinlich ein bisschen teurer, hat wieder seine Vor- und Nachteile. Es wird auf jeden Fall, Farben werden auf jeden Fall sehr viel besser rüberkommen als bei einem LCD. Dafür weiß ich, ob sie die Probleme, die es mit den bisherigen LED-Bildschirmen eben gegeben hat, ob sie das schon behoben haben, aber anscheinend vertraut Sony in seine OLED-Technik und dann schauen wir mal, wie das wird, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die anderen VR-Brillen noch auf OLED umsteigen werden, sondern einfach auf das LCD vertrauen werden. Ja, wahrscheinlich. Mal schauen. Mal schauen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende unserer News-Phase angelangt. Hat ja auch nur 50 Minuten so gedauert. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein ins Hauptthema, damit wir ja ohne große Umschweife auch dann noch dazu kommen. Wie du ja schon gesagt hast, ist das Hauptthema, glaube ich, sehr, sehr spannend und ich hoffe, wir auch da verrennen wir uns nicht ewig drin. Die Grundprämisse ist einfach, ja, besser kopiert, ja, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Das war so ein bisschen eine Ausgangssituation und wir haben da noch einiges letztendlich mit rangepackt, was uns irgendwie dazu noch eingefallen ist. Ich glaube, das Thema an sich haben wir schon ab und an mal irgendwie im Gespräch gehabt und haben immer wieder gesagt, das machen wir irgendwann und jetzt ist es einfach so weit und ich glaube, wir sind auch beide ja durchaus gespannt, wie das in der Diskussion dann laufen wird. Grundlegend, wie gesagt, ist die Prämisse ja relativ eindeutig und einfach. Es gibt zum Beispiel so Spiele, und da nehmen wir jetzt mal das erste Beispiel, wie Shadow of Mordor. Das ist ja breit und viel berichtet worden. Das Spielprinzipien von anderen Spielen kopiert. Wenn man es jetzt sehr harsch ausdrücken möchte, sagt man geklaut. Warum man das nicht unbedingt sagen sollte und muss in einer Industrie, die eh darauf basiert, voneinander zu kopieren. Das werden wir vielleicht später nochmal erläutern, aber so grundlegend eben viele Spielprinzipien, die in Shadow of Mordor eben sehr gut funktionieren, funktionierten auch schon in anderen Spielen gut und sind nicht eins zu eins, aber sehr ähnlich übernommen worden. Das ist das Freerunning zum Beispiel von Assassin's Creed, was sehr, sehr ähnlich funktioniert. Das ist das Freeflow-Kampfsystem von der Batman Arkham Series. All diese Dinge also werden von anderen Spielen übernommen und zu einem neuen Spiel zusammengebaut. Ich glaube natürlich, bei Shadow of Mordor ist dann noch der entscheidende Faktor, dass das natürlich noch das Nemesis-System hat, dass es doch sehr eigenständig macht wieder und dass sehr viele Leute sehr, sehr doll lieben. Aber sagen wir jetzt mal, die alltägliche Spielerfahrung in Shadow of Mordor erinnert sehr frappide an einige andere große Titel, die eben mit diesen Systemen sehr erfolgreich waren. Und die Frage ist halt letztendlich, ist es vielleicht der richtige und gute Weg? Kann man damit quasi nicht nur Credit für nicht selbst geleistete Arbeit kriegen, sondern hat man vielleicht auch die Möglichkeit, das entsprechende System eben mit seinem eigenen Spiel auch nochmal zu verbessern? Das werden wir, glaube ich, gleich noch besprechen. Dann die nächste Frage ist dann, ja, es gibt auch genug Spielprinzipien und bekannte Spiele, die auf der Welt sehr erfolgreich sind. Sowas wie zum Beispiel ein GTA, wie ein Zelda oder auch andere Spiele, die sehr erfolgreich sind, die sehr distinktive Spielprinzipien haben, die aber bisher fast unkopiert sind, zumindest nicht erfolgreich. Es gibt tausende von GTA-Klonen, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es nur einen halbwegs erfolgreichen, der neben GTA existiert und das ist Saints Row. Und letztendlich ist Saints Row wirklich 1:1 GTA, bloß mit mehr Humor, wo man schon wieder sagen kann, naja, inwieweit das tatsächlich irgendwie einfach nur das Übernehmen des Spielprinzips ist oder nicht einfach schon wirklich eine Kopie fast des ganzen Spiels mit einem leichten Twist, das sei jetzt mal dahingestellt. Und da gibt es so Spiele wie zum Beispiel Zelda, die ja ein, sagen wir mal, sehr riesiges Kult-Following haben, die sehr, sehr erfolgreiche Spiele sind über Jahrzehnte hinweg und trotzdem bis heute eigentlich nicht wirklich jemals erfolgreich kopiert wurden oder auch überhaupt nur versucht, also es gab wenige Versuche auch, sie überhaupt nur zu kopieren. Auch darüber wollen wir auf jeden Fall reden und vielleicht als drittes und letztes noch so ein bisschen ist dann die Frage danach, wenn es eh schon quasi darum geht und wir eh schon darüber reden, geklaute, kopierte Spielinhalte in anderen Spielen, dann einfach auch vielleicht schon gleich die Brücke schlagen zu allgemein der Frage, wie viel Kreativität in dem Sinne braucht man quasi oder wie viel Kreativität ist einfach auch ein Stück weit nötig, um ein gutes Spiel zu entwickeln. Nicht nur aus der Perspektive heraus, dass man kreativ natürlich sein muss, um eben den Spieler dann anzusprechen, den Konsumenten des Produkts, sondern auch einfach die Frage zu sagen, wie ist es denn andersherum? Wie schwierig ist es denn, wenn einem quasi nicht ganz viel kreative Freiheit gelassen wird und man innerhalb gewisser Grenzen arbeiten muss, eben ein erfolgreiches Spiel zu produzieren? Vielleicht ein kleines Beispiel dafür ist zum Beispiel Obsidian, die ja nun über Jahre hinweg in anderen Franchises quasi gearbeitet haben, in großen Franchises anderer Studios. Vielleicht ein Beispiel dafür ist auch Arkham Origins, das eben nicht von Rocksteady selbst entwickelt wurde, aber trotzdem Teil der Arkham-Serie ist. All das, glaube ich, ist sehr, sehr spannend, aber ja, würde ich sagen, steigen wir gleich mal am Anfang quasi ein und beschäftigen uns erstmal mit der grundlegenden Frage. Shadow of Mordor, das sich seine Spielprinzipien so ein bisschen aus dem zusammensucht, was in den letzten Jahren so erfolgreich war, mit eben Batman zum Beispiel und der Assassin's Creed-Serie, wird zum Überraschungshit des Jahres so ein bisschen und ist ein super erfolgreiches Spiel. Greift da das System einfach nur besonders gut? Ist es vielleicht das Nemesis-System auch, dass das dann schon wieder so alleinstellungsmäßig, also ein so großes Alleinstellungsmerkmal ist, dass es deswegen erfolgreich ist? Ist so ein bisschen die Frage quasi. Ich glaube, Shadow of Mordor ist in dem Sinne vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich das ja selbst schon gesagt, weil ich auch glaube, dass das Nemesis-System, ohne es selbst gespielt zu haben, einen großen Einfluss darauf hatte, dass es sehr gut angekommen ist. Weil das Problem mit Shadow of Mordor war ja an sich, dass, ich glaube, nicht nur ich das Gefühl hatte, Shadow of Mordor wird untergehen wie viele andere Lizenzspiele vorher auch und ist einfach dieser AAA-Titel, der das mehr uninspiriert ausschaut, weil ich das Gefühl hatte, du siehst die Videos, der Hauptcharakter, die Animation sieht 1:1 aus wie Assassin's Creed. Weswegen ist ja, da gab es ja diesen einen kontroversen Tweet von dem einen Ubisoft-Mitarbeiter, der gesagt hat, ich habe an dieser Animation gearbeitet, ich erkenne es, wenn es meine Animation ist. Ja. Und ich habe es mir angeschaut und es sieht wirklich genauso aus. Ich habe genug Assassin's Creed gespielt, um zu sehen, das ist die Kletteranimation von Assassin's Creed. Ja. Und deswegen, mein Eindruck von Shadow of Mordor war, es ist ein Spiel in einem Herr-der-Ringe-Universum, was eh schon vom Storymäßigen her vielleicht nicht so ganz in die ganze Welt passt, das ist einmal dahingestellt, aber auch gametechnisch habe ich gedacht, okay, das ist halt einfach irgendwie Assassin's Creed meets Batman und am Ende werden alle wieder sagen, irgendwie war das alles schon mal da und das war's so. Deswegen, ich glaube, wir haben dann auch nach der Gamescom gesagt, keine Ahnung, das Spiel wird wahrscheinlich einfach unterm Radar fliegen und wird erscheinen und blub. Deswegen ich auch super überrascht war, als ich dann gemerkt habe, wie gut das Spiel angekommen ist. Und ich glaube, Shadow of Mordor ist in dem sich vielleicht dann auch ein gutes Beispiel dafür, dass man sagt, natürlich kann man bestimmte Elemente kopieren. Elemente, wo man da schon das Gefühl hat, die haben sich in anderen Spielen bewährt und die passen auch sozusagen in das Spiel, das wir eben bauen, rein. Dann kann man das eben auch reintun, aber gleichzeitig dann noch genug Eigenleben eben zu schaffen, dass man das Gefühl hat, dieses Spiel hat trotzdem in einer gewissen Hinsicht eine eigene Identität. Ja. Weswegen ich dann vielleicht auch noch mal kurz dann auch zu deinem einen Punkt bringen möchte, dass eben Kopieren ja in dem Sinne, weil Kopieren ja auch oft, sagen wir, synonym genutzt wird mit Klauen. Ich glaube, es wichtig ist herauszustellen, dass Kopieren nicht automatisch etwas Negatives ist. Also ich glaube, das ist nicht nur in der Videospielbranche so, das ist in Literatur so, das ist in Filmen so, dass wenn etwas gut gemacht und erfolgreich ist, dass dann auch Leute versuchen, das dann nachzumachen, dass es auch okay so ist. Wir wollen ja, also wenn bestimmte Spiele bestimmte Sachen gut machen, dann bedeutet das für uns ja nicht als Spieler, wir möchten nur, dass dieses Spiel das macht, sondern wir möchten ja, wenn wir das Gefühl haben, das bereichert das oder Spiele allgemein, dass wir das auch gerne in anderen Spielen haben möchten. Und ich glaube, da kommt niemand hin und sagt, dass da jemand etwas geklaut wurde. Ich meine, Leser von Fantasy-Büchern ist ja das genau das Gleiche. Ihr könnt ja auch nicht allen Fantasy-Autoren der Welt vorwerfen, Tolkien zu klauen. Also, ja. Ja, das ist natürlich jetzt, das ist ein sehr schwieriger Vergleich, aber ja, du hast natürlich grundlegend recht. Letztendlich basiert ja auch, sage ich jetzt auch mal, Unterhaltung auch darauf, dass man eben bestimmte Sachen kopiert und dann auch vielleicht dann eben verfeinert, eben verbessert. Und ich glaube, es gibt viele Spiele, wo ich dann auch vielleicht, wenn man nochmal zu der Ausgangsfrage zurückgeht, gibt es ein Spiel, wo man das Gefühl, okay, sie sind vielleicht eher eine Kopie von etwas anderem, aber funktionieren deswegen trotzdem ganz gut und funktionieren vielleicht besser, als wenn man vielleicht selbst dann versucht hätte, zwanghaft irgendwas Neues zu finden. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel das Reboot von Tomb Raider, ist jetzt, ich weiß nicht, ob das ist das beste Beispiel, aber das Reboot von Tomb Raider, schon das Gefühl, ist sehr stark von Uncharted inspiriert. Ja. Und ich würde sagen, wohingegen als, Uncharted ja wieder von Tomb Raider. Ja, wobei Uncharted natürlich wieder was viel anders gemacht hat als Tomb Raider, deswegen ich das Gefühl, ja, das Tomb Raider Reboot ist mehr Uncharted als Uncharted das alte, also altes Tomb Raider ist. Ja. Ich halt da das Gefühl hatte, man weiß ungefähr, was man an diesem Spiel hat, man weiß ungefähr auch, was man ungefähr erwarten kann. Es war ein solides Spiel, also ich fand es jetzt nicht überragend, aber es war wie gesagt solide. Und ich hatte das Gefühl, dafür, dass es jetzt eigentlich fast nur das Spielprinzip übernommen hat, kann man sagen, sie haben es zumindest so gut übernommen, dass man das Gefühl hatte, ja, das macht immer noch Spaß. Ich hatte Spaß mit den anderen Spielen, das kann man auf jeden Fall jedem Fan von ähnlichen Spielen auf jeden Fall empfehlen. Und ich glaube, dass es in allererster Linie erstmal nichts Schlechtes ist, also dass es eben Spiele gibt, für eben Liebhaber von bestimmten Spielen, das ist für mich okay, es gibt andere Spiele, die ähnlich sind, nicht ganz gleich natürlich, vielleicht in einem anderen Universum spielen, aber man kriegt trotzdem ein ähnliches Spielgefühl und man kriegt neues Material dazu. Ja. Ich meine, man muss ja auch sowieso, und das ist ja so eine Sache, die wir vielleicht gleich vorweg ein bisschen aus dem Weg räumen sollten, man muss ja sowieso auch mit berücksichtigen, wenn man es ganz genau nimmt und das Ganze so ein bisschen quasi erweitert, dann ist es ja schon so, dass es auch Genres nicht ohne Grund gibt. Ich meine, innerhalb eines Genres, die Idee eines Genres basiert darauf, dass Spiele ähnliche Spielprinzipien haben und sie sehr ähnlich umsetzen. Natürlich gibt es dann selten bei einem Genre wirklich eine direkte Inspirationsquelle, die man offensichtlich eins zu eins übernommen hat, aber dass gerade klassische Genrevertreter immer wieder in dem Sinne in ihren Grundfesten kopiert werden, gehört nun mal dazu und ist auch ganz normal. Richtig, also es wird halt meistens das kopiert, was halt das, wenn irgendjemand etwas Revolutionäres in Anführungszeichen rausbringt, etwas Neues dann und es erfolgreich ist, dann glaube ich, ist es ganz normal, dass bestimmte Sachen kopiert werden. Ich würde einfach zum Beispiel sagen, Modern Warfare 4, nee, nicht Modern Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare 1, ja. hat ja auch eine Welle von einer Art und Weise ausgetreten, wie man First-Person-Shooter macht oder diese ganzen modernen First-Person-Shooter, dann Modern Warfare, Battlefield, dann die Medal of Honor Teile, die danach noch kamen, hatten ja alle, die fielen ja alle so eher in dieses ähnliche Schema, nachdem eben Call of Duty 4 aus diesem Zweiten Weltkriegs-Korsett ausgebrochen ist und dann auch neue Art und Weise, wie man eben Kampagnen inszeniert gemacht hat, und am Ende haben es halt alle so gemacht. Richtig, ich glaube, da fällt es halt dann eben nicht so auf, weil ich glaube, sowas wie Szenario-Klau, gerade bei einem relativ generischen Szenario, was ja auch Modern Warfare letztendlich ist, es sind halt die bösen Russen, es spielt halbwegs in der Neuzeit mit aktuellem Kampfgerät, das ist ja letztendlich schon alles, was ein bisschen Alleinstellungsmerkmal ist. Ich glaube, das ist natürlich dann auch sowas, was die meisten Leute nicht so auffällt, beziehungsweise wo das die meisten Leute einfach verbuchen unter, das darf man, das sollte man, das ist völlig in Ordnung und normal. Wohingegen, glaube ich, ein Shadow of Mordor tatsächlich eben dadurch aufgefallen ist, dass es tatsächlich nicht einfach nur daran erinnert hat. Ich meine, wenn du jetzt ein Free-Running-System quasi. Es ist einfach die Möglichkeit, das fast überall raufzuklettern. Und du machst es ein bisschen anders auch von der Mechanik her als in Assassin's Creed, dann hätte, glaube ich, nicht unbedingt jeder geschrien, oh Gott, das ist ja Assassin's Creed. Also zum Beispiel genauso. Infamous halt, wo du halt diese Fähigkeit hast, dass Infamous, du halt die Wände hochrennst. Richtig, wo du halt einfach auf eine andere Art und Weise das System integriert hast, wo das eben so ein bisschen, es funktioniert natürlich auf die grundlegende Art gleich, wenn natürlich auch ein bisschen schneller in Infamous, aber trotzdem hast du das Gefühl, es sind schon zwei unterschiedliche Spiele, die machen zwar etwas sehr ähnliches, aber du hast das Gefühl, es gibt zumindest trotzdem noch genug Eigenleistung in Anführungsstrichen eben von dem Infamous-Entwickler, um eben was, damit es das Spiel was anderes ist als Assassin's Creed. Ich glaube, das große Ding, warum die Diskussion überhaupt losgegangen ist, und das war ja schon dieses eingängige Zitat, das du am Anfang erwähnt hast, von dem einen Assassin's Creed-Entwickler, der halt eben gesagt hat, naja, ganz ehrlich, diese Frames, die ich da sehe, die habe ich persönlich in das Spiel eingefügt. Ich kenne das. Also ich erkenne das als meine Arbeit so ungefähr schon fast. Das ist natürlich dann schon eine Art von, das ist wirklich einfach kopiert dann und nicht die Idee übernommen und was Eigenes draus gemacht, sondern wirklich eins zu eins kopiert so ungefähr. Beim Free-Flow-Kampfsystem gab es nicht ganz so viele Leute, die das gesagt haben, aber meinem Verständnis nach ist das ja da sehr, sehr ähnlich. Wenn man sich das anguckt, wie das eben abläuft, wie auch die Frames ablaufen, wie er sich umdreht und dann jemand anders hinter sie angreift, das erinnert auch schon sehr stark, auch allein optisch einfach nur, schon sehr stark an die Batman-Serie. Ich glaube tatsächlich, dass das zum einen natürlich so eine Sache ist, das muss nicht unbedingt viele Leute stören, zum anderen ist das Nemesis-Kampfsystem, wie wir schon gesagt haben, oder das Nemesis-Gegnersystem, individuell und vor allem auch spannend genug, damit man eben trotzdem das Gefühl hat, dieses Spiel bringt etwas Neues eben auch mit ein. Und das ist ja schon auch quasi so ein bisschen die nächste Frage vielleicht gerade eben, ja, Spiele werden kopiert, Spiele werden irgendwie zum Klassiker im Genre und sind dann Inspirationsquelle für viele andere Spiele, die danach folgen. Das kann natürlich was Negatives sein, das kann auch dafür sorgen, dass das Genre ein bisschen auf der Stelle tritt, aber es kann natürlich auch positiv sein im Sinne von, dann hat man eben zum Beispiel sowas wie Shadow of Mordor, wo man sich einig ist, dass viele Teile einfach nur Versatzstücke eines Action-Adventure-Genres sind, das ja eh schon sehr breit gefasst ist. Ich meine, Action-Adventure, da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet, oder nicht das letzte Mal, aber vor ein paar Folgen, ist ja schon das breiteste Genre, was man sich vorstellen kann. Da fällt ja fast alles rein. Dann kommt aber eben sowas wie zum Beispiel Shadow of Mordor um die Ecke und macht alles genauso, wie es den Genre-Konventionen entspricht, klaut sogar vielleicht oder kopiert ein bisschen zu offensichtlich meine Spielelemente, aber bringt damit dem Nemesis-System etwas rein, was das Ganze wieder unique macht und verbindet vielleicht auch Systeme, die vorher noch nicht verbunden waren, zu einem größeren Ganzen. Also die Frage ist dann eben, hat man aus der Summe der geklauten Teile, kann man durchaus vielleicht auch einfach mehr bauen, als eben die Summe an sich ergibt. Kann man eben aus dem Free-Flow-System, also dem Free-Climbing-System, Free-Running-System von Assassin's Creed, dem Free-Flow-Kampfsystem von Batman und vielleicht noch ein paar anderen Versatzstücken etwas bauen, das besser ist als die respektiven eben Einzelteile, die es hat. Ich glaube, bei Shadow of Mordor hängt es sehr an diesem Nemesis-System und ich glaube nicht, dass das besser ist als seine Einzelteile, aber ich glaube, es gibt tatsächlich durchaus Beispiele dafür, wo das der Fall ist. Ich würde zum Beispiel behaupten, ich meine, da ist natürlich dann der Kopie vergleichen, nicht ganz so nah dran, aber jetzt mal generell von einem Spiel, wo ich behaupten würde, das baut viele Sachen zusammen, die man auch vielleicht aus anderen Spielen ungefähr kennt, zum Beispiel Persona. Ja. Persona ist ein Spiel, das basiert sehr stark auf Shin Megami Tensei natürlich und verbindet das eben mit Dating-Simulation und einem Pokémon-ähnlichen Persona-System. Wobei Pokémon-ähnlich natürlich auch da wieder mit Anführungszeichen versehen ist, deswegen habe ich auch gesagt, das ist nicht vielleicht ein ganz perfektes Beispiel, weil die Personas, die man benutzt, eben alle im Shin Megami Tensei-Universum es schon vorher gab. Das heißt, man kann dem da nicht vorwerfen, dass sie da Pokémon kopieren würden. Aber es ist trotzdem ein Spiel, wo ich behaupten würde, das sind keine Elemente im Spiel, die man vorher noch nicht kannte. Das sind alles Elemente, die aus anderen Genres vielleicht auch bekannt sind und vielleicht noch nie so zusammen in einem JRPG zusammengesetzt wurden, aber die zusammen so gut funktionieren. Ich werde jetzt nicht über Persona mich auslassen, keine Sorge. Die zusammen so gut funktionieren, dass es tatsächlich mittlerweile eine so erfolgreiche Spielereihe geworden ist. Also ich glaube, Persona ist ein sehr gutes Beispiel davon. Andererseits kann natürlich, habe ich auch das Gefühl, dass sowas natürlich auch nach hinten losgehen kann. Also ich vielleicht, weil wir jetzt vor allem natürlich auch versucht haben, jetzt auch vielleicht ein bisschen positive Beispiele zu zeigen, habe ich auch das Gefühl, das Zusammensetzen von bestimmten Teilen in zu einem neuen Spiel kann auch nach hinten losgehen, wenn du das Gefühl hast, da haben Entwickler vielleicht ein bisschen zu sehr gedacht, dass es einfach funktioniert, wenn man verschiedene erfolgreiche Elemente von anderen Spielen einfach zusammen in ein Spiel baut und dann das Gefühl hat, weil das eine Element, was sie reinbauen, so gut funktioniert an anderen Elementen, passt das auch automatisch in unser Spiel rein. Ja. Ich habe da zum Beispiel das Gefühl, dass Resident Evil 6 Opfer davon geworden ist. Resident Evil 6 versucht so ein bisschen das, was wir aus den, sag ich mal, neueren Resident Evil Teilen, sag ich mal, 4 und 5 kennen, nochmal zu verbinden mit Third-Person-Shootern à la Gears of War. Und das hat einfach leider überhaupt nicht funktioniert. Und das ist ja auch das Interessante daran, vor allem, weil wir ja auch schon öfter mal darüber geredet haben, dass uns so ein bisschen die Erklärung dafür fehlt, warum Resident Evil 6 so schlecht ist. Dass wir sagen, eigentlich funktionieren die Einzelteile ja sogar einigermaßen. Es ist nicht so, dass man mit dem Finger auf ein Detail oder auf eine Spielmechanik oder auf einen Teil des Spiels irgendwie zeigen kann und sagen kann, das ist schlechter als alles andere oder das ist schlechter als üblich und deswegen zieht es das ganze Spiel runter. Das Spiel ist in all seinen Einzelteilen einfach insgesamt schlechter als alle anderen Resident Evils. Und das ist ja das große Problem. Resident Evil ist nicht bekannt für seine starke Story. Trotzdem ist die von 6 irgendwie zu schwach. Es ist nicht bekannt für seine starken Charaktere, aber trotzdem nerven einen die in 6. Das sind halt so viele Einzelteile, die nicht funktionieren, dass man letztendlich ein komplett bröseliges und sehr, sehr brüchiges Gesamtpaket hat, das ständig und ewig einem aufzeigt, dass es kaputt ist, aber man nicht genau sagen kann, warum es eigentlich kaputt ist. Man kann nicht sagen, die Spielmechanik funktioniert damit nicht. Doch, sie funktioniert grundlegend schon. Man kann zwar sagen, es ist viel zu repetitiv, aber es gibt genug Spiele, die auch trotz oder dank großer Repetition trotzdem sehr unterhaltsam sind. Das Spiel macht einfach so vieles so leicht falsch, dass es insgesamt alles komplett falsch macht. Das ist halt so die Summe von Negativen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen das, was man über Resident Evil 6 sagen kann. Also das ist ein gutes Beispiel eben, dass es halt ein Spiel ist, das an sich Teil übernimmt und auch gar nicht so schlecht übernimmt, einfach nur leicht schlecht übernimmt als eben die Inspirationsquelle. Und man einfach insgesamt dieses merkwürdige Gefühl hat, das sind so viele einzelne, unsinnige Versatzstücke zusammengepackt, dass es einfach kein komplettes Ganzes ergeben kann. Das ist, überall merkt man an allen Ecken und Enden, dass nichts wirklich gut ineinander passt. Und natürlich hast du recht auf jeden Fall. Ich meine, zum einen wird ein Spiel nicht unbedingt nur von gut geklauten Teilen getragen. Erstens, weil man gut klauen muss. Ja, und ich meine, das ist ja schon so ein bisschen die Ausgangsformulierung schon des Themas bei uns auch. Ne, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht bedeutet ja schon, gut kopieren ist ja auch etwas, was man können muss. Ja. Man muss ja auch einfach gewisse Spielprinzipien gut übernehmen können. Selbst wenn man sie 1:1 übernimmt, heißt es nicht, dass man gleich an den Erfolg der Inspirationsquelle anknüpft. Da gehören ja viele, viele Dinge dazu. Die meisten Spiele sind ja auch selten, also die wenigsten Spiele sind erfolgreich aufgrund einer einzelnen Sache. Also es gibt wenige Spiele, wo man sagen kann, das ist ein riesig erfolgreiches Spiel, obwohl es nur eine Sache besonders gut macht, der ganze Rest ist eigentlich scheiße. Im Normalfall ist es ja gerade eben der Zusammenschluss aus mehreren guten Dingen. Wenn man jetzt ein Spiel hat, das eine sehr gute Mechanik hat und gleichzeitig eine sehr gute Story und coole Charaktere, dann ist es sehr erfolgreich. Wenn du jetzt aber nur die Mechanik klaust mit schlechter Story und schlechten Charakteren, funktioniert es schon wieder nicht mehr so gut. Das ist halt wieder die Sache, Story kopieren ist halt sehr viel schwieriger. Als du musst nicht. Ja nicht unbedingt Story kopieren, also ich meinte dann eher im Sinne von nicht, dass man die Story kopiert, sondern man kopiert die Mechanik und muss dazu trotzdem eine entsprechend gute Story schaffen. Also ich würde damit zum Beispiel sagen, sowas wie Last of Us kannst du nicht kopieren, weil du bräuchst, also du kannst dir einfach auf den Kopf sagen, ich möchte jetzt eine Last of Us-Kopie machen. Also du kannst das Gameplay schon kopieren, aber ob dann Last of Us rauskommt, ist sehr fragwürdig. Nee, ich meine, Last of Us ist natürlich ein schwieriges Beispiel, weil wir natürlich davon, wenn wir von Kopieren reden, meistens von Mechanik ausgehen, eben, hauptsächlich. Genau. Und Mechanik ist eben nicht das, was Last of Us gut gemacht hat. Nicht, Mechanik war solide, sie hat funktioniert, sie hat Spaß gemacht, aber das, was Last of Us ja gut gemacht hat, war Weltatmosphäre, Charakter und Story. Und das sind ja Dinge, die sehr, sehr schwer zu kopieren sind, beziehungsweise eigentlich gar nicht zu kopieren sind. Weil im Normalfall, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, Naughty Dog sich hinsetzt und sagt, wir machen jetzt einfach nochmal ein Last of Us und kopieren die Story selbst 1:1 mit etwas besserer Mechanik, funktioniert es, glaube ich, trotzdem in der Art und Weise nicht. Also, weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt so funktionieren einfach Spiele nicht. Ich würde, wie gesagt, eher von der Mechanik ausgehen. Ja, also wenn wir jetzt quasi zu einem Spiel vielleicht auch nochmal kommen, wo das eben so genauso funktioniert, wo man eben das Gefühl hat, die Mechanik ist adäquat genug umgesetzt worden, aber trotzdem ist die Faszination des Spiels nicht erreicht, ist zum Beispiel Lords of the Fallen im Vergleich zu Dark Souls. Dark Souls definiert sich schon ein Stück weit über seine Mechanik. Das, was wir in Dark Souls lieben, ist auch auf jeden Fall grundlegend die Mechanik. Aber Dark Souls macht eben so viel mehr aus. Und das sind vor allem Dinge, die man nicht wirklich kopieren kann, die man auch sogar sehr schwer benennen kann. Das sind eben Dinge wie zum Beispiel Atmosphäre. Das ist die Welt, wie sie funktioniert. Nicht unbedingt nur, wie sie aufgebaut ist und wie sie aussieht, sondern wie sie funktioniert. Wie sie einem vermittelt, wer oder was man in der Welt ist. Und auch wie sie einem vermittelt eben, dass man, egal wie stark man am Ende des Spiels ist, man trotzdem noch von den ersten Gegnern besiegt werden kann, dass man einfach nicht besonders mächtig allgemein in der Welt ist. Und das ist auch die Story ein Stück weit, die viele Leute ja verpasst haben, aber die trotzdem grandios ist, wenn man sich die Mühe gibt und von der man immer das Gefühl hat, sie ist im Hintergrund da und ich kann sie mir zu Gemüte führen, wenn ich will, ich muss aber nicht. All das macht eben so eine sehr einzigartige Spielerfahrung aus. Und Lords of the Fallen, das ja in keineswegs hohe Ambitionen hatte, jetzt eben neben Dark Souls sich wirklich als der große Genrevertreter zu etablieren. Genauso wenig, wie es Ambitionen hatte, irgendwie in Wertungs- und auch allein Verkaufszahlenregionen vorzurücken, wie eben Dark Souls. Auch wenn es einen geringen Anspruch hatte, glaube ich, trotzdem ist es ein Stück weit auch vielleicht daran noch fast gescheitert. Weil man schon merkt, ein Kampfsystem, das ähnlich gut ist, aber eben nicht ganz so perfekt wie das von Dark Souls, zerbricht sehr schnell daran, dass es eben nicht ganz perfekt ist. Eine Welt und eine Atmosphäre und eine Story, die ebenfalls nicht ganz mit Dark Souls mithalten kann, reicht schon aus, um das Spiel von Dark Souls Niveau auf etwas wesentlich Geringeres fallen zu lassen. In dem Fall, glaube ich, ist das Experiment in der Hinsicht wirklich missglückt. Ich habe das Spiel ja selbst noch nicht gespielt. Ich will es auch immer noch spielen. Und ich glaube auch immer noch, dass es für Leute, die wirklich Dark Souls lieben, immer noch ein interessantes Spiel ist. Aber trotzdem glaube ich, dass eben das Experiment zu sagen, wir springen vielleicht so ein bisschen auf diesen Dark Souls-Zug auf, nicht geglückt ist, weil die meisten wirklich genialen Spiele eben etwas ausmacht, was man nicht kopieren kann. Last of Us fällt da auch rein, wobei ich, wie gesagt, das Gefühl habe, Last of Us ist eh nochmal was anderes, weil das, was es eben bei Last of Us ist, ist eben wirklich die Story. Das ist nicht die Mechanik, überhaupt gar nicht eigentlich. Ja. Aber trotzdem ist das Prinzip quasi dasselbe. Sowas kann durchaus scheitern, klar. Einfach nur gut ein Spielprinzip übernommen, ohne zu verstehen, was die Faszination des Originals ausmacht, heißt nicht gleich, dass du ein erfolgreiches Spiel bist. Letztendlich kann man in dem Zusammenhang eigentlich auch sagen, Spiele haben ja auch sowas wie, also, ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach viel Pathos, aber Spiel immer so eine Art Seele, sage ich jetzt einfach mal. Also du musst das Gefühl haben, dieses Spiel, ja, wie soll ich sagen? Ja, das ist halt das Ganze. Ja, also ich weiß schon, was du meinst. Spiele sind halt mehr als ihre Einzelteile. Ja. Das Spiel ist mehr als seine Einzelteile. Und wenn man anfängt, die Einzelteile zu klauen, stellt man sehr schnell fest, dass das Originalspiel vielleicht etwas... Also da fehlt einfach so dieses gewisse Magic irgendwie behind it. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, die meisten Hörer werden das, glaube ich, auch verstehen. Das ist halt eben dieses Gefühl davon, dass eben die Einzelteile mehr sind als ihre Summe rein. Dass man das Gefühl hat, dass alles greift irgendwie sinnvoll ineinander, dass jedes einzelne Teil ein anderes Teil damit noch größer und stärker und besser macht, als es letztendlich eigentlich für sich allein gestellt ist. Und dass du das Gefühl hast, manche Spiele haben einfach, ja, das gewisse Etwas, so ungefähr. Und das ist nicht kopierbar. Selbst wenn eine andere Studie die Einzelteile in die Hand nimmt und sie wieder neu zusammensetzt, kommt vielleicht nicht unbedingt das bei raus, was da jetzt irgendwie, was im Originalspiel die Faszination ausgemacht hat. Das stimmt schon, ja. Ich weiß schon, glaube ich, was ich meine. Ich meine, das ist ja an sich auch, glaube ich, ein ganz guter Übergang nämlich zu dem nächsten Ding, warum wir eben das Gefühl haben, dass manche Spiele vielleicht auch von der Mechanik her nicht kopiert wurden oder nicht erfolgreich kopiert wurden oder nur sehr selten kopiert wurden. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja mit Zelda gleich ein sehr guter, vielleicht auch etwas plakativer Einstieg. Also das muss ich sagen, also Zelda war in unserer Pre-Discussion sozusagen so der erste Titel, der uns eigentlich eingefallen ist, in dem Sinne, welche von den richtig großen Franchise und IP, haben wir das Gefühl, wurden bisher fast noch nie kopiert oder schon gar nicht erfolgreich. Und ja, da war Zelda so dieses prädestinierte Beispiel, zumindest in meinem Kopf auf jeden Fall. Ist auch so, also auch in meinem Kopf. Die Diskussion war dann auch ganz interessant und ich glaube, das werden wir auch ein Stück weit hier nachzeichnen, eben darüber, warum das der Fall ist. Ich glaube, Zelda... Ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig. Es gibt Spiele, die so ein bisschen Zelda-artig sind, die auch ein bisschen mit Zelda verglichen wurden. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Darksiders 1 und 2. Und Okami auf der PS2. Und Okami auf jeden Fall, ja, stimmt. Aber es gibt kein Spiel, das mit diesem Vergleich besonders gut funktioniert. Darksiders, logischerweise, weil Darksiders zwar eben eine... Ich glaube, was man als Zelda-like bezeichnet, ist auch nicht unbedingt Mechanik oder Genre oder sonst irgendwas, sondern... Verknüpfung von Spielelementen auch. Auf jeden Fall auch natürlich alles, aber vor allem, glaube ich, diese Verknüpfung von, weil sie relativ selten ist und deswegen ist es quasi Zelda-like, die Verknüpfung von starkem Rätselfokus und Exploration und Platforming mit trotzdem relativ starkem Fokus auf Combat immer noch. Auch wenn die Zelda-Spiele an sich nicht so krass viel Combat haben, sind sich trotzdem alle sehr einig, dass das Zelda-Combat-System immer sehr gut funktioniert und auch immer ein Teil der Spielfaszination war und auch eine Quelle für Spaß. Und dass das eben das Alleinstellungsmerkmal ist, was eben Spiele Zelda-like macht. Und deswegen, glaube ich, passt eben auch Darksiders da rein, obwohl es eigentlich augenscheinlich erstmal was ganz anderes ist. Es hat einen wesentlich stärkeren Kampffokus logischerweise noch als Zelda, das stimmt auf jeden Fall, aber grundlegend ist trotzdem diese Verknüpfung aus Adventure-Style-mäßige Rätsel, Platforming und ein bisschen eben in der Welt an sich bewegen und Combat, die es eben den Vergleich mit Zelda nahelegt, obwohl natürlich Szenario, Charaktere und Story komplett super weit entfernt sind von Zelda an sich. Es ist halt ein komplett erwachsenes Spiel, was natürlich auch nochmal so eine Sache ist. Zelda sind nicht unbedingt Kinderspiele, aber sind schon Spiele, die kindergerechter auf ihre Art und Weise sind. Wie alle Nintendo-Spiele, korrekt. Und entsprechend dann auch nochmal sowieso ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hat. Aber vielleicht fangen wir eben damit an, warum glauben wir, dass Zelda bisher nicht wirklich kopiert wurde. Und das ist das, was ich gestern auch schon gesagt habe. Ich glaube, Zelda wurde bisher nicht besonders oft kopiert. Es gab, glaube ich, nicht mal besonders viele Versuche, Zelda zu kopieren. Weil Zelda ein Spielprinzip funktionieren lässt, das eigentlich nicht funktionieren dürfte. Und Dinge tut, die es eigentlich nicht tun sollte, die es aber schon so lange und auf seine eigene Art und Weise so erfolgreich macht, dass es eine komplett feste Fanbase hat, die das immer lieben wird, egal wie sehr es eigentlich nicht funktionieren sollte. Und natürlich, und das ist der letzte Punkt, Zelda macht das, was eigentlich nicht funktionieren sollte, auch so gut, dass es natürlich trotzdem wieder auf seine Art und Weise funktioniert. Jetzt erstmal, nachdem ich das alles schon angeführt habe, vielleicht erstmal damit anfangen, was meine ich damit eigentlich? Ich meine, dass grundlegend der großen Bibel des Spieldesigns nach gewisse Dinge nicht gut miteinander gehen. Und eins dieser Kombinationen, die nicht gut miteinander geht, ist genau das Prinzip, was Zelda hat, ist eben Combat und Rätsel. Und zwar in einem fast 1:1 Verhältnis und in einem klassischen abwechselnden Aufbau. Das heißt, es ist immer wieder ein Zelda so und alle Leute, die Zelda gespielt haben, die kennen das ja auch. Du hast deine Phasen, du hast deine Kampfphasen, in denen du hauptsächlich kämpfst, in denen du Monster verdrischst, in denen du zum Beispiel auch Bosskämpfe hast und dann hast du immer wieder Phasen direkt danach und zwischendrin, in denen du hauptsächlich rätselst. In denen du mal kurz 20, 30 Minuten lang komplett aufhörst zu kämpfen und einfach nur in der Gegend rumläufst und Rätsel löst. Und das ist eigentlich etwas, was nicht funktionieren sollte, denn das, was die Rätsel letztendlich tun, die brechen den Spielfluss. Und es gibt so viele Beispiele dafür, für Spiele, die das ähnliche Prinzip haben, die jetzt nicht mit Zelda verglichen wurden, weil es zum Beispiel Shooter waren, in denen du zwischendurch Rätsel löst oder dergleichen. Resident Evil macht es ja letztendlich auch so ähnlich. Bei die aber genau sich deswegen quasi selbst das Genick brechen, indem sie es eben nicht hinkriegen, einen Flow zu schaffen in dem immer wieder Zerbrechen der Spielmechanik, indem du immer wieder Phasen hast, indem du hast den Flow des Kämpfens, in dem du drin bist, der macht Spaß und plötzlich kommst du an den Stopppunkt, dann passiert erstmal gar nichts mehr, also nichts mit Kämpfen, nichts mit Fingerakrobatik, gar nichts, sondern einfach nur reines Logik, Rätseln und Denken. Und wenn du dann quasi da langsam in den Flow des Rätsels reingekommen bist, fängst du wieder an zu kämpfen. Und das ist etwas Stop and Go, das in Spielen eigentlich nicht gut funktioniert. Das auch nicht gut funktionieren soll. Das funktioniert einfach nicht. Es macht keinen Sinn, das so aufzubauen. Und die meisten Spiele machen es absichtlich nicht so. Es gibt Spiele, die das in der Vergangenheit gut hingekriegt haben. Das ist eine Handvoll. Und die meisten Spieleentwickler würden immer wieder eigentlich eher davon abraten, das so zu machen, weil die Chance recht hoch ist, dass es nicht funktioniert. Und das ist eben genau das, was Zelda so perfekt macht. Also ein schwaches System so perfekt machen, dass es trotzdem wieder stark ist. Das ist das, was Zelda letztendlich uniquely hinkriegt. Und das ist das, was Zelda auch besonders macht. Und deswegen, glaube ich, wurde Zelda nicht besonders oft kopiert, weil ich das Gefühl habe, Zelda macht ein schlechtes System so gut, dass es doch irgendwie wieder funktioniert, aber die Chance, dass jemand das eben auch so hinkriegt, ist sehr, sehr gering. Und das ist wieder die typische Genialität von Nintendo, die sich ja bei der Mario-Franchise ein Stück weit auch zeigt. Ich meine, Mario-Franchise ist nicht so, dass die Mario-Franchise in einem Genre existieren würde. Die Mario-Franchise ist ein eigenes Genre und es gibt noch andere Spiele, die in diesem Genre spielen. Aber Mario 64, wenn es das nicht gegeben hätte, gäbe es heute keinen 3D-Plattformer. Würde ich behaupten. Zumindest nicht in der Form, wie das jetzt der Fall ist. Es ist wirklich das Genre. Es gäbe vielleicht so ein, zwei Outballs, die ab und an mal funktionieren würden. Aber im Normalfall gäbe es das Genre, glaube ich, nicht mehr. Alle haben gesagt, 3D-Plattforming funktioniert nicht und Plattforming ist tot, sobald das 3D-Zeitalter anfängt. Und Mario 64 hat bewiesen, dass es nicht so ist, dass es funktionieren kann und hat sich etabliert als eben die große definierende Franchise, nicht nur im 2D, sondern auch im 3D-Plattforming. Und das ist halt etwas, das Nintendo einfach gut kann. Sie wissen, was sie können, sie wissen, was sie machen müssen, um das zum Laufen zu bringen. Und sie halten damit Genres und auch Spielprinzipien am Leben, die eigentlich so nicht mehr existieren dürfen, habe ich manchmal das Gefühl. Nintendo ist halt einfach so ein bisschen der Dinosaurier. Der lebt einfach immer noch weiter, auch wenn das irgendwie nicht sollte. Ja, ich weiß, ja. Also ich hatte ja gestern eigentlich eher das Gefühl, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, sag ich mal, dieser Bruch im Flow in Zelda wirklich so da ist, wie du ihn beschrieben hast. Ich meine, ich habe weniger Zelda-Teile gespielt als du. Ich habe jetzt letztens Link Between Worlds gespielt, ich habe Ocarina of Time gespielt. Und ich hatte in dem Spiel eigentlich immer das Gefühl, dass der Flow eigentlich, obwohl, also wenn man rational darüber nachdenkt, macht es schon Sinn, warum Action und Rätsel nicht zusammenpassen. Weil das eine natürlich eher fast-paced ist, das andere eher ein bisschen langsam ist. Aber ich habe das Gefühl, dass was Zelda eben so gut macht, ist eben dieses Gefühl von, die Rätsel sind meist nie so schwer, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt 2 Minuten lang rumstehen und überlegen, sondern selbst das Rätsellösen, also ich habe das Gefühl, der Flow des Rätsellösens, der Flow vom Kämpfen geht so gut ineinander über, dass du nicht das Gefühl hast, dass da ein einiger Stopppunkt, also zumindest ich hatte beim Spiel nie das Gefühl, dass da ein Stopppunkt ist. Ich habe einfach das Gefühl, die beiden Flows sind einfach eins zu eins austauschbar. Du hast nicht das Gefühl, dass du, obwohl es ein anderer Flow ist, hast du trotzdem das Gefühl, das Gesamtpacing des Spiels bleibt trotzdem gleich. Und das ist, also das ist zumindest meine Spielerfahrung, die ich hatte. Und deswegen, wo ich zu Anfang gesagt hätte, ich glaube nicht, dass, sag ich mal, die reine Fähigkeit das Einzige ist, woran es vielleicht scheitert, warum eben diese Kopierversuche eben nicht gibt. Aber natürlich ist es auch klar, dass ich da einen Punkt sehe, dass man sagt, das ist Nintendo, die das machen. Die können das, weil sie das schon immer gemacht haben und weil sie natürlich auch nochmal, sag ich jetzt mal, ich meine, nicht umsonst, Nintendo gilt als einer der besten Entwickler der Welt, weltweit, dass sie natürlich die Fähigkeit haben, eben diesen Flow so herzustellen, obwohl man vielleicht rational sagen würde, das ist eigentlich gar nicht möglich. Ja, also ich würde vielleicht nicht sagen, es ist nicht möglich, aber es ist zumindest sehr schwierig. Es ist zumindest sehr schwierig, ja. Und es ist halt so die Frage, also letztendlich habe ich ja dann vor allem auch diese Frage gestellt, weil ich das Gefühl hatte, Zelda ist so ein Wir reden ganz oft über Zelda, obwohl wir zwei ja nicht mehr so viel Zelda spielen. Einfach das aus dem Grund, weil wir teilweise keine Nintendo-Konsolen mehr besitzen. Aber wir trotzdem haben das Gefühl, wenn neue Zelda angekündigt wird, ist immer ein Event. Das ist ein, jetzt mal ganz davon abgesehen, wie viele Zelda-Spiele es jetzt wirklich gibt. Zelda, würde ich sagen, im Westen ist neben Mario auf jeden Fall mit die größte Nintendo-IP und vielleicht sogar noch fast beliebter, habe ich das Gefühl. Also, ja, glaube ich. Irgendwie noch mehr iconic irgendwie als Mario. Und, dass es da dann irgendwie keine, also es gibt einfach diese Spiele nicht auf anderen Plattformen. Es gibt sie nicht auf dem PC, es gibt sie nicht auf der PlayStation, es gibt sie nicht auf der Xbox. Und dass man das Gefühl hätte, naja, eigentlich würde es ja voll Sinn machen, dass jede Plattform auch eine eigene Zelda haben möchte. Genauso wie es damals in der, sag ich mal, in der Anfangsära der 3D-Plattformer, jede Plattform seinen eigenen Mario haben wollte. Also, ja. Sony hatte dann Crash Bandicoot, sie haben Spyro rausgehauen. Ich meine, Sonic hat Sega natürlich nicht ganz so gut ins 3D-Zeitalter geportet, wie es noch während der 2D-Zeitalter, im 2D-Zeitalter war. Wir hatten schon viele, Versuche eben, nicht nur unbedingt die Nachahmung, aber trotzdem, sozusagen, man wollte einen Teil des Kuchens abhaben. Ich habe das bei Zelda immer noch das Gefühl, Zelda ist halt steht immer noch alleine. Und ja. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es sich irgendwie dran ändert. Und es mag irgendwie das könnte mehrere Gründe dafür geben. Ich meine, wir haben auch in der Diskussion besprochen, ob sie einfach so ist und das Gefühl hat, Zelda ist zwar erfolgreich, aber vor allem innerhalb der Nintendo-Blase und es würde PC-Spiele oder andere Spiele nicht interessieren. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob man das so sagen kann. Mhm. Ich habe das Gefühl, Zelda, angenommen, Nintendo würde Third-Party-Plattform, also Third-Party gehen. Zelda wäre auf jeder anderen Konsole genauso erfolgreich. Dann ist ja natürlich die Frage, ist Zelda dann erfolgreich, weil alle wissen, Zelda ist diese Serie, die so gut ist, oder weil viele das Gefühl haben, das Spiel macht wirklich einfach inhärent viel Spaß. Ich glaube, also grundlegend glaube ich schon, dass es so ist. Also ich würde schon sagen, dass es erstmal grundlegend erfolgreich wäre, weil es Zelda ist. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube schon auch, dass halt die wenigsten Spieler funktionieren tatsächlich so. Das ist ja auch nur realistisch, dass sie wissen, ein Spiel ist super awesome, weil viele Leute es lieben und deswegen lieben sie es auch. Ich glaube, Geschmack ist immer noch der wichtigste Faktor dabei. Und es gibt durchaus einen Grund dafür, warum Spiele von allen super gehypt werden, aber sich letztendlich schlecht verkaufen. Weil auch wenn ich in der Theorie immer wieder sage, das ist ein richtig geiles Spiel, ich bin super gespannt, und das ist ja so ein bisschen diese Hype-Maschinerie, da haben wir ja schon öfter mal drüber geredet, es ist schon so, dass trotzdem genug Leute dieses Spiel dann nicht kaufen werden. Und selbst wenn sie es kaufen, nicht durchspielen, weil es ihnen letztendlich doch nicht gefällt. Sie wissen, auf dem Papier ist es ein gutes Spiel. Sie wissen, es ist ein nicht nur gutes Spiel, sondern ein grandioses Spiel. Man sollte es gespielt haben, aber sie spielen es trotzdem nicht, weil sie sich damit nicht anfreunden können. Ich hatte solche Spiele auch schon. Ich hatte auch schon Spiele, wo ich genau wusste, das ist ein richtig geiles Spiel. Alle lieben dieses Spiel. Ich setze mich hin, spiele 10 Minuten und stelle fest, ich habe keinen Bock auf dieses Spiel. Das ist völlig irrelevant, ob das super gut ist und irgendwie super hoch gehypt ist. Mir macht es einfach keinen Spaß. Und das ist halt das klassische Prinzip, das ja auch immer irgendwie wieder greift, ist halt, Kritikerlieblinge, die objektiv betrachtet super Spiele sind, sich trotzdem nicht verkaufen. Das ist auch egal, ob die ganze Community drüber redet. Solange es keiner kauft und keiner spielt, ist es völlig scheißegal. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass es ein Stück weit schon so ist, dass eben diese Hype-Blase Zelda tragen würde. Gleichzeitig muss ich natürlich trotzdem sagen, und da will ich auch nicht zu viel kritisieren, Zelda ist immer noch ein fantastisches Spiel. Ich glaube trotzdem, dass es genug Leute gibt, die sich mit Zelda anfreunden können. Einfach weil Zelda ja auch, und das ist ja schon wieder keine Kritik, aber es ist ja heutzutage schon fast wieder ein bisschen negativ, Zelda einen relativ kleinen gemeinsamen Nenner eben hat, auf den sich viele Leute einigen können. Es ist relativ kinderfreundlich und trotzdem erwachsen genug, dass es Erwachsenen noch Spaß macht. Es hat relativ, sagen wir mal, cooles Storytelling, ohne dabei zu anspruchsvoll zu sein. Das Platforming ist nicht zu anspruchsvoll, aber immer noch fordernd. Das ist ja auch so eine Sache, dass Zelda ja ebenfalls gut hinkriegt. Das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast. Du hast nie das Gefühl, die Rätsel sind zu schwer, als dass man damit wirklich den Flow brechen würde. Gleichzeitig sind sie aber auch nicht zu einfach, dass man das Gefühl hat, die Rätsel sind nur Gimmicks. Das ist ja die andere Kehrseite der Medaille. Ich habe gerade einen ganz komischen Vergleich im Kopf. Ich weiß, ja, ich, sag ruhig. Ich habe das Gefühl, so wie du es beschrieben hast, ich habe das Gefühl, Zelda ist so ein bisschen das Harry Potter der Videospiele. Weiß ich, nee. Das ist schwer. Ich meine, Harry Potter der Videospielwelt wäre es, wenn es tatsächlich einfach mega erfolgreich. Ja, klar, in dem Sinne, aber ich, weil du dieses, es ist irgendwie für Kinder, aber auch irgendwie für Erwachsene interessant und irgendwie macht es das. Aber das Prinzip, ich meine, du hast schon recht, ich meine, in der Hinsicht funktioniert das Prinzip schon, ja. Also eine Zelda spricht eine enorm breite Masse an Leuten an. Und das, was ich eben gerade sagen wollte, um den Punkt noch zu Ende zu führen, ist ja auch genau das, was Zelda eben so genial macht. Die Kehrseite der Medaille sind die Actionspiele, die ebenfalls Rätsel einbauen, aber sie so einfach machen, dass man das Gefühl hat, sie brechen ebenfalls den Flow, weil sie unnötig sind. Weil man das Gefühl hat, ich halte jetzt an für ein Rätsel, das gar kein richtiges Rätsel ist. Das sind diese typischen Schalterrätsel oder Verschiebepuzzle-Rätsel, die sind super einfach, sind einfach nur Fleißaufgaben. Und eigentlich habe ich keinen Bock, sie zu machen. Zelda kriegt es irgendwie immer hin, dass es die Rätsel liefert, die relativ offensichtlich sind, die nicht so anspruchsvoll sind, dass man da jetzt ewig dran zweifelt und ewig dran verzweifelt und scheitert, aber trotzdem anspruchsvoll genug, dass man nicht das Gefühl hat, ich drücke jetzt zweimal, dann ist es erledigt und dann kann ich weiter. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie schaffen irgendwie eine relativ gute Balance eben, sodass man das Gefühl hat, die Rätsel sind schon wirklich Rätsel, sie haben eine Berechtigung im Spiel und sie sind auch interessant zu lösen, aber gleichzeitig eben nicht so schwer, dass ich irgendwie komplett zu einem kompletten Stopp komme und sage, okay, das Spiel hält gerade kurz vor 10 Minuten ganz an, weil ich auf der Stelle stehe und nur überlege als Spieler, ohne was zu tun. So stark sind sie eben auch nicht. Und das ist eben diese schwere Balance, die Zelda auf eine relativ geniale Art und Weise hinkriegt, ja, definitiv. Aber das ist halt so die Frage. Ich meine, nächstes Beispiel, wir haben jetzt recht viel über Zelda geredet, aber nächstes Beispiel ist vielleicht auch so ein bisschen was wie GTA. Ja. Wobei man natürlich sagen kann, das Spielprinzip von GTA ist ein Stück weit natürlich auch schon, wenn man sagt, die GTA definiert sich über seine Open World, dann ist ja letztendlich auch Skyrim etwas GTA-mäßiges. Oder, ne, also ich meine, es gibt ja schon genug Open World-Spiele. Red Dead Redemption, okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja, gut, Red Dead Redemption ist ja auch von Rockstar. Das ist wirklich GTA im Wilden Westen so ein bisschen, und das stimmt ja auch. Aber das ist halt so eben die Sache, wenn man eben jetzt sagt, dass das hauptsächlich Definierende von GTA die Open World ist, zum Beispiel Watch Dogs, dann hat man schon das Gefühl, dass gerade Open World in den letzten Jahren ja explodiert ist. Wenn man da sagt, das ist quasi GTAs Verdienst, dann gibt es genug Spiele, die GTA kopieren. Aber wenn man jetzt GTA wirklich als Spiel nimmt, auch die Mechanik nimmt, die Story und eben das, was du im Spiel tust, dann gibt es relativ wenige GTA-Klone. Wie gesagt, hauptsächlich gibt es Saints Row. Es gab halt so Versuche, so wie die Sleeping Dogs oder... Die Sleeping Dogs vielleicht auch ein bisschen wie Watch Dogs auf jeden Fall. Ja. Ich weiß auch, warum diese Sachen relativ glorios meistens scheitern. Erstens, GTA hat eine sehr schwer zu kopierende Kombination aus Ernsthaftigkeit und witziger Satire, die, glaube ich, in der Form vielleicht noch Fallout so ein bisschen so hinkriegt, aber die sehr, sehr selten ist und die auch schwer zu machen ist. Wir wissen das ja schon, ich meine, ich weiß nicht, ob wir schon viel drüber geredet haben, aber es ist ja kein Geheimnis. Humor in Spielen ist sehr, sehr schwierig. Humor generell ist schwierig, würde ich sagen. Ja, Humor, ja, gut, klar, Spielen ist natürlich jetzt schon wieder eine etwas unsinnige Einschränkung. Humor allgemein ist schwierig, klar. Also in Filmen gilt das genauso wie in Büchern oder im TV. Humor ist eine sehr schwere Sache, um die rüberzukriegen, gerade um damit auch eine Masse von Leuten zu erreichen. Vor allem eben dieser satirische Humor, den GTA hat. Und natürlich auch die Möglichkeit, die Rockstar mittlerweile mit seiner sehr erfolgreichen GTA-Serie hat, von Anfang an darauf zu setzen, diese Welt wirklich wie einen Sandkasten wirken zu lassen, im Sinne von, alles ist formbar, alles ist beeinflussbar von dir. Es ist eine Welt, in der du so viel machen kannst, dass du stundenlang eben nicht damit beschäftigt bist mit der Main-Quest oder überhaupt nur Questen. Ich meine, selbst Skyrim ist ja nochmal so ein bisschen was in die Richtung, dass man sagen kann, wenn man jetzt mal davon absieht, dass man bei Skyrim ja eh sagt, man ist stundenlang mit Nebenquests beschäftigt, weil die interessanter sind als die Hauptstory. Man müsste sogar sagen, man ist stundenlang mit Dingen beschäftigt, die nichts mit irgendeiner Quest zu tun haben. Man ist unterwegs und jagt spezielle Monster, um deren Fell zu holen, um dann damit zu craften oder so ein Kram. Das wäre quasi das Äquivalent. Dass eben GTA so überzeugend intern in seiner Welt ist, dass du so viel machen kannst, dass das Spiel quasi seine Faszination aus dem Nonsens zieht, den der Spieler in der Spielwelt machen kann. Dem in der Gegend rumfahren eine Dreiviertelstunde lang und einfach nur Stuntsprünge machen, um zu sehen, was Bescheuertes passiert. Polizeiverfolgungsjagden, zwischendurch mal einen Raketenwerfer rausholen, einen halben Straßenzug in die Luft sprengen und zu gucken, ob man vielleicht irgendwie vor den 15 Polizeihubschraubern fliehen kann. All diese Sachen sind halt das, was GTA ausmacht, und diese Detailverliebtheit ist einfach schwer, glaube ich, zu kopieren, weil man eine Menge Geld bräuchte. Ja, also, ne? Ich glaube, das ist so dieser Hauptpunkt. Selbst wenn du es kopieren möchtest, du hast nicht die Zeit und nicht das Geld, das Rockstar zur Verfügung hat, um das zu machen. Also ich glaube einfach, die Scope von GTA ist so riesig, und ich meine, sie machen sich selbst, sie müssen sich ja nur selbst den Druck machen. Sie haben ja, ich meine, Rockstar gehört ja Take-Two, oder was andersrum? Take-Two. Nee, nö. Also es ist nicht alles Rebecca, Rockstar, Take-Two. Ja, und ich meine, sie haben halt alle Zeit der Welt erstens. Das heißt, niemand haut ihnen auf die Finger von wegen, ihr müsst schneller sein und so weiter. Sie haben wahrscheinlich ein Budget, das riesig ist, wovon, sowas wie Saints Row nur träumen kann. Ich meine, ich glaube, Watch Dogs hat natürlich auch eine ganz großes Budget, aber trotzdem, ich glaube, wenige Publisher sind in der Lage, ein solches Spiel zu finanzieren wie GTA. Und, und das ermöglicht es, glaube ich, GTA eben dann weiterhin auch immer so besonders zu sein, immer eine so, sage ich jetzt mal, konsistente Welt auch zu haben und auch in, ja, das Gefühl zu haben, dass wirklich in dieser Welt wirklich alles möglich ist. Wie du eben schon gesagt hast, dass eben das die Definition des Sandbox-Games sozusagen immer noch verinnerlicht. Und ich glaube, da ist es hauptsächlich nicht, glaube ich, nicht der Wille von Publishern eben, das zu queeren, sondern einfach sagen, wir kriegen das einfach nicht hin, auch finanziell vielleicht nicht. Wir können nicht so ein Team aufstellen, so viel Zeit und so viel Ressourcen geben. Weil an sich, glaube ich, ja, das Spiel und sich zu kopieren, glaube ich, wollen alle. Ja, ich meine, vor allem ist die Sache ja auch die, das hat ja auch Rockstar nur geschafft, weil es eben über Jahre hinweg konstant eben an dieser Idee gearbeitet hat und sie mit jener Generation von Konsolen und PCs und was ich was technisch wieder so umgesetzt hat, wie es eben gerade zu dem Zeitpunkt möglich war. Es gab halt immer ein Genre Primus, wenn man das als eigenes Genre bezeichnen möchte, und das war eben GTA. Und es gab nicht mal irgendwie so eine kurze Zeit, klar, in der mal irgendwie so, ne, in der und der Thron leer stand und jemand anders, ja, ihn quasi übernehmen konnte. Es gab immer ein GTA zu jeder Generation, das entsprechend die Idee des Spiels so gut umgesetzt hat, wie man es zu dem Zeitpunkt konnte. Und dazu kam natürlich auch noch der hinzukommende Fakt, dass sie natürlich vor allem dann explodiert sind, als dann die PS2-Ära anfing, als dann GTA auf der PS2 explodiert ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Was ja dann auch nochmal den Markt erweitert hat und schon, definitiv, ja. Ich glaube, es ist halt so eine Sache, also die meisten Spiele, die eben nicht kopiert werden können und nicht kopierbar sind, die haben halt einfach eben dieses gewisse Etwas. Die machen entweder etwas, was eigentlich funktionieren sollte, so gut, dass es doch funktioniert und sind deswegen schwer kopierbar. Oder sie sind halt einfach der unangefochtene Genre-Thron. Es macht einfach keinen Sinn, sie zu kopieren. Ich glaube, bei GTA ist es halt einfach so eine Mischung aus beidem schon fast. Es ist sehr schwer, das Spielprinzip auf diese Art und Weise zu irgendwie zu machen. Ich meine, vor allem, man auch bedenken muss, GTA ist ja auch wieder so eine eierlegende Wollmilchsau. Es funktioniert nicht wirklich als Rennspiel, aber das Fahrverhalten ist arcadisch und nachvollziehbar genug, dass es Spaß macht, mit den Autos rumzufahren, was halt ein großer Teil der Spielwelt ist. Es macht aber auch Spaß, auszusteigen, in der Gegend rumzulaufen, weil alles drumherum so gut ist. So viele Minispiele, so viele überzeugende Passanten, überzeugende Umwelt. Es ist trotzdem noch ein guter Shooter, was ja auch nicht allzu einfach zu machen ist. Es ist immer noch ein guter Shooter, der sich immer noch gut als Shooter auch spielt, mit mittlerweile Deckungssystem und allem drum und dran. Und es bringt das Ganze jetzt mittlerweile mit GTA 5 auch noch in den Multiplayer-Modus, der kooperativ erlaubt, in der offenen Welt Quatsch zu machen. Und das ist ja schon so ein bisschen, also das vereint ja schon fast alles miteinander. Um das wirklich in dieser Form hinzukriegen und eben alles genauso zu liefern wie auch GTA, ist einfach super schwierig. Ist halt Rockstar natürlich auch, ne? Rockstar macht ja auch nicht viel anderes als genau eben das. Und selbst wenn sowas macht wie Red Dead Redemption, ist Red Dead Redemption halt eben GTA im Westen, also. LNOR ist so eins dieser wenigen, die da sehr rausfallen. Wobei auch da hast du immer noch eine offene Welt rumgefahren und. Und nicht zu vergessen, Rockstars Table Tennis. Ja gut, klar, und es gibt auch noch sowas wie Bully irgendwie sowas und so ein Kram, die sie das ja irgendwann mal rausgebracht haben, was ja auch durchaus gute Wertung hatte, aber. Ich meine letztendlich, ja, wir haben ja das Beispiel Mario schon mal gebracht, aber Mario kannst du ja auch nicht kopieren, weil das Gefühl, dass Nintendo erfindet Mario ja auch mit jedem Teil nochmal neu. Ich meine, Mario Galaxy ist, glaube ich, das beste Beispiel. Mario Galaxy, als das angekommen ist, war ja sehr eingeschlagen wie nichts, wo alle gesagt haben, sie haben halt mit dem N64 gezeigt, man kann das revolutionieren, also man kann das Plattformer-Genre revolutionieren, durchaus im 3D machen. Dann mit Mario Galaxy war so, und jetzt haben sie es fast perfektioniert in 3D. Ja, sie haben es sogar fast geschafft, ihre eigene Revolution nochmal zu revolutionieren. Ja, in der Tat. Also ich meine, das ist halt auch Nintendo. Nintendo, wir ziehen ja auch viel über Nintendo her. Und auch zu Recht, Nintendo muss sich zu Recht einige Kritik aussetzen, was eben allgemein Firmenphilosophie, Führung des Unternehmens, Hardware, Zukunft, Hardware, alles Mögliche angeht. Aber sie sind nicht umsonst da, wo sie heute sind. Sie sind nicht umsonst einer, der dem Bekanntheitsgrad nach oder dem, ne, dem Volksmund nach so ungefähr einer der besten First-Party-Entwickler überhaupt. Sind sie nicht ohne Grund. Also, so viel man an denen kritisieren kann, ein Zelda und Mario kann man nicht besonders viel kritisieren. Die funktionieren schon, nee, auf ihre Art und Weise fast perfekt. ja, vielleicht noch so als Abschluss so ein bisschen eben das, was ich auch noch so ein bisschen angesprochen habe zwischendurch, etwas, was mir letztens mal aufgefallen ist und was ich super spannend eigentlich fand, wo wir gestern auch schon kurz ein bisschen geredet haben, ist der Fakt, dass es ja dann auch nochmal zusätzlich so Studios gibt, die nicht unbedingt davon leben, dass sie Spielprinzipien klauen oder kopieren, sondern die davon leben, dass sie diese Spielprinzipien vorgeben und sie, ohne sie klauen zu wollen, trotzdem damit gut arbeiten. Ich glaube, das eigentlich interessanteste Beispiel davon ist fast Obsidian. Und wenn man sich Obsidians Firmengeschichte anguckt, dann machen die meisten dieser erstmal auf den ersten Blick merkwürdigen Kombinationen durchaus Sinn. Dann macht es Sinn, warum sie zum Beispiel ein Neverwinter Nights 2 gemacht haben, ein Knights of the Old Republic 2 zum Beispiel. Das macht alles Sinn, aber trotzdem ist es auf dem Papier so, dass es dieses kleine Studio gibt, das kaum eigene Franchises hat, das hauptsächlich Auftragsarbeiten für andere Publisher, aber vor allem für andere Entwickler macht und trotzdem einen sehr, sehr guten Ruf genießt. Ich weiß, dass es durchaus auch Leute gibt, die Obsidian nicht besonders gut leiden können, gerade eben aus Zeiten von zum Beispiel Knights of the Old Republic 2. Es gibt auch definitiv auch Leute, und da gehöre ich auch ein Stück weit zu, die durchaus auch Kritik üben an Obsidian, weil ich manchmal das Gefühl habe, Obsidian-Spielen fehlt eben manchmal so die Seele der Franchise. Obwohl es sehr gute Spiele sind, fehlt mir manchmal so ein bisschen dieses gewisse Etwas eben, über das du vorhin auch schon geredet hast. Aber trotzdem ist Obsidian eins dieser Studios, die sehr lange davon gelebt haben, Spiele im Auftrag von Publishern zu machen, und das ist ja ganz normal, aber vor allem Spiele in Franchises, die nicht ihre eigenen sind. Wie ich gerade schon gesagt habe, sie haben Knights of the Old Republic 2 gemacht. Knights of the Old Republic 1 ist eins der beliebtesten BioWare-Rollenspiele auch immer noch, gehört zu den großen Klassikern wie Baldur's Gate zum Beispiel. Das haben sie gemacht, Knights of the Old Republic 2. Viele Leute haben sie da sehr lange für gehasst, weil es super verbuggt rausgekommen ist, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem heute, nach vielen, vielen Fixes und einer sehr aktiven Modding-Szene, ist es ein fantastisches Spiel geworden. Und wenn man sich ein bisschen mit der Firmengeschichte von Obsidian beschäftigt, dann merkt man auch, dass sie gerade bei Knights of the Old Republic 2 nicht wahnsinnig viel dafür konnten, dass das nicht so geworden ist, wie es werden sollte. Sie haben Neverwinter Nights 2 zum Beispiel gemacht. Neverwinter Nights 1, ebenfalls eins dieser großen BioWare-Rollenspiele, die eine riesige Fanbase haben, einer der großen Klassiker auch. Zweiten Teil hat ebenfalls Obsidian entwickelt. Fallout New Vegas mit Bethesda. Fallout 3 von Bethesda, bisschen, ne, also eins der besten Reboots, glaube ich, der letzten Generation. Ich meine, Fallout 3 hat Höchstwertung überall eingefahren, hat unglaublich viele Game of the Year Awards gewonnen. Hat diese klassische, ikonenhafte Franchise von Fallout eben wiederbelebt und in ein neues, modernes Zeitalter gebracht. Und gleich die nächste Iteration davon, die ja letztendlich so eine Art Standalone-Addon war, war Fallout New Vegas wieder Obsidian. Wieder ein richtig gutes Spiel. Viele Leute sagen trotzdem, Fallout New Vegas ist wahrscheinlich sogar das Bessere, die sinnvolle Weiterentwicklung von Fallout 3. Also ein Studio, das jetzt das erste Mal eigentlich so wirklich, glaube ich, in den Köpfen der meisten Leute als individuelles Studium dasteht, jetzt, wo sie Pillars of Eternity machen. Das ist ja ein Liebesprojekt. Sie haben ja jahrelang an Baldur's Gate 3 gearbeitet. Ich glaube, das werden mittlerweile die meisten hier wissen. Es gab ja den Plan, Baldur's Gate 3 zu machen, bis dann, ja, Infogrames, die ja das Mutterunternehmen quasi so ein bisschen war, die Dungeons & Dragons Lizenz verloren hat. Und dann wurde es plötzlich sehr, sehr schwierig, weil ohne Dungeons & Dragons ist nicht viel mit Baldur's Gate 3. Und zum Beispiel auch South Park, Stick of Truth, ist ebenfalls von Obsidian. Weiß, glaube ich, auch kaum einer. Es gibt einfach so Studios, die ohne eine eigene starke Franchise zu haben, im Auftrag anderer Leute Franchises fortführen und damit sehr erfolgreich sind. Obsidian ein gutes Beispiel dafür. An sich ein super spannendes Phänomen, weil wer kommt denn da drauf, dass sowas gut funktionieren kann? Wer kommt denn darauf, dass du ein Studio hat Knights of the Old Republic 2, Neverwinter Nights 2, Fallout New Vegas, Dungeon Siege 3 zum Beispiel. Das ist das Portfolio einer Firma, der keine dieser Franchises gehört und die nur an einem einzigen Titel gearbeitet hat und trotzdem ebenso erfolgreich damit war. Und kaum einer weiß, dass diese Titel nicht vom Originalteam stammen. Das ist schon durchaus eine Leistung. Krasses Gegenbeispiel dazu natürlich wäre dann wahrscheinlich der, naja gut, okay, Batman Arkham Origins ist nicht gefloppt. Es ist auch nicht besonders unerfolgreich gewesen, aber ich glaube, bei vielen Fans ist es trotzdem nicht besonders gut angekommen. Vielleicht ein bisschen zu Unrecht, darüber kann man diskutieren, aber es ist auf jeden Fall der schwächste Titel der Serie. Ich glaube, da sind sich die meisten Leute eigentlich ziemlich einig. Und das wurde eben auch nicht von Rocksteady gemacht. Das war eben auch eins, was sie dann an jemand anders weitergegeben haben. Es war zwar ein Warner Brothers internes Studio, ich glaube, es war einfach Warner Brothers Montreal. Beziehungsweise, ich glaube, Splash Damage hat sogar den Multiplayer gemacht. Das war ja auch das einzige mit Multiplayer. Und das hat dann wiederum nicht mehr so gut funktioniert. Das war dann eben, die sind nicht ganz so gut damit klargekommen, die Arbeit von anderen Leuten zu übernehmen und quasi einen eigenen Eintrag in die Franchise zu machen, der eben mit anderen mithalten kann. Also es ist, glaube ich, auch eine ziemlich große Kunst, einfach das so hinzukriegen. Ja, und relativ spannend. Ich glaube, es kann auch eine spannende Herausforderung, glaube ich, für einen Entwickler. Definitiv. In eine bereits bestehende Franchise. Ich glaube, man sieht auch nicht so viele Beispiele davon. Nee, überhaupt nicht, ja. Weißt du, das andere, was mir so eingefallen ist, ist das neueste Devil May Cry. Ja. Das ja nicht von Capcom selbst entwickelt wurde, sondern von Ninja Theory. Und wo ja auch, also ich meine, das Spiel, ich habe es ja gespielt und das Spiel macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man merkt auf jeden Fall, dass es den Entwickler gewechselt hat, aber es steht trotzdem als eigener Devil May Cry Teil, glaube ich, trotzdem ganz gut da, auch wenn natürlich der Hauptcharakter, das Design immer noch, sag ich jetzt mal, nicht so wirklich geliebt wird von vielen, verständlicherweise. Aber zumindest war das zumindest auch ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, das hat einigermaßen ganz gut funktioniert. Aber ansonsten ist mir jetzt in dem Sinne jetzt nicht mehr so viel eingefallen, außer jetzt natürlich dann in dem Sinne Auftragsarbeiten von Studios, die dann zu bestimmten IPs dann keine Main-Teile gemacht haben, sondern halt eben zum Beispiel Spin-Offs, wie zum Beispiel Ready at Dawn, die ja eigentlich dadurch nur bekannt geworden sind, dass sie eben alle sämtliche God of War-Teile für die PSP entwickelt haben. Ja. Und ich meine, God of War ist ja eigentlich von Santa Monica Studios und ich glaube, die meisten Leute, die God of War-Teile auf der PSP gespielt haben, würden aber trotzdem sagen, dass die PSP-Teile trotzdem sich fast anfühlen, als wären das richtige God of War-Teile. Nur dazu noch extrem gut aussahen auf der PSP. Ja. Und Ready at Dawn ja eigentlich auch damit groß geworden, sie haben ja auch Dexter gemacht, das ein Spin-off zu Jack und Dexter war auf der PSP und haben jetzt halt mit The Order 1886 jetzt auch das zum ersten Mal wirklich ein eigenes Spiel jetzt auf den Markt gebracht, was komischerweise zum Beispiel jetzt nicht ganz gut funktioniert hat wie die Spiele, die sie halt vorher einfach gemacht haben. Ja, das heißt nicht ganz so gut, das ist ja... Es ist nicht komplett gebombt, aber es hat... Ja. Verkaufsanteil war es trotzdem gut, aber sagen wir mal so, Kritikerliebling wird es nicht mehr. Nee, und bei den Fans auch nicht. Mal ansonsten, was mir halt noch einfällt, ich meine, mit IPs arbeiten gibt's natürlich öfter, aber soll ich jetzt natürlich aus meiner Erfahrung, jetzt natürlich eher aus dem japanischen Bereich, gibt es dann natürlich Studios, die halt Auftragarbeit in dem Sinne machen, dass sie mit anderen IPs manchmal auch arbeiten, aber dann trotzdem sie dann nicht, also was Merlin ja mit Obsidian vorhin gemeint hat, ist ja zum Beispiel, dass sie wirklich Spiele-IPs nehmen und dann wirklich auch es versuchen so zu entwickeln im gleichen Genre und mit dem gleichen, sag ich mal, Gameplay, wie es eben in der Franchise vorher auch war. Also sie versuchen ja quasi die Franchise sinnvoll weiterzubringen, als wenn Jetzt natürlich ich ein Beispiel dafür habe, dass der Entwickler Auftragsarbeit machen mit einer IP, aber mit der IP halt auch den Auftrag kriegen, was ganz anders damit zu machen. Da ist zum Beispiel das vorhin schon erwähnte Metal Gear Rising mit Platinum, dass eben Konami sagt, wir möchten dieses Spiel als High-Paced-Action-Spiel haben, wen gibt's dafür Besseres als Platinum Games? Das gleiche ist mit Persona 4 Arena zum Beispiel. Das ist ja auch nicht von Atlas selbst entwickelt, sondern von Arc System Works, die dafür bekannt sind, Guilty Gear und Blaze Blue zu machen. Das heißt, zu einer der besten 2D Beat'em-Up-Entwickler der Welt gehören. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn du ein 2D-Beat'em-Up von Persona machen willst, das denen zu geben, anstatt es selbst zu entwickeln. Stimmt. Und dann hast du vielleicht noch was sowas wie Tri-Ace, die haben das neueste Phantasy Star gemacht, also Phantasy Star Nova, das ja eigentlich früher von Sega intern gemacht wurde von Tri-Ace gemacht. Tri-Ace hat auch an der Entwicklung von Final Fantasy 13.2 und 13.3, also Lightning Returns, gearbeitet. Und Tri-Ace ist ja auch so ein Beispiel gewesen von einer Firma, die zwar auch ihre eigenen IPs in dem Sinne hatte, mit Star Ocean zum Beispiel, aber die IP gehörte ihnen selbst nicht. Also es waren alles eigentlich Auftragsarbeiten für Enix oder eben für Square Enix, mit dem Unterschied zu Obsidian, dass der erste Teil von Star Ocean war trotzdem von Tri-Ace. Das heißt, das war zwar eine Auftragsarbeit, aber sie sind trotzdem sozusagen der Erfinder dieser IP. Ja. Und das ist deswegen auch nochmal ein Unterschied. Deswegen, ich glaube, so ein ganz krasses Beispiel Obsidian gibt's in der Hinsicht nicht. Nee, in der Tat. Das ist, wie gesagt, ich meine, das macht auch Sinn, wenn man sich, wie gesagt, die Geschichte von Obsidian so ein bisschen anguckt, wo sie herkommen eben. Übrigens, ich muss mich verbessern, ich habe vorhin außer den Infogrames gesagt, Interplay ist es natürlich gewesen. Aber wenn man eben sieht, wie eben die Geschichte mit Interplay war, dass eben so Dinge wie zum Beispiel auch selbst ein Baldur's Gate, das ja damals gepublished wurde, eben auch von Black Isle Studios, die ja die Vorgänger waren von letztendlich dem späteren Obsidian, das ja vom selben Firmengründer war, von dem Urquhart. Das heißt also, wenn man sich die Geschichte anguckt, macht das alles schon irgendwie Sinn, aber wenn man das losgelöst davon betrachtet und auch selbst innerhalb der Geschichte eben betrachtet, dass es immer noch so ist, dass es trotzdem eigenständiges Studio ist, dass an Knights of the Old Republic hat niemand mitgearbeitet, der an Knights of the Old Republic 2 mitgearbeitet hat. Die haben ein Spiel, eine Engine, die haben eine Legacy gekriegt und die mussten sie fortführen und haben es irgendwie hingekriegt, das tatsächlich auch sinnvoll zu tun. Fallout New Vegas genau dasselbe, Dungeon Siege 3 genau dasselbe. Das sind halt alles so Spiele, die eben dann trotzdem innerhalb einer Franchise gut funktionieren und man das Gefühl hat, man sieht die Handschrift der ursprünglichen Entwickler, obwohl die nicht mehr in dem Spiel mitgearbeitet haben. Das ist ja quasi so. Mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein, was richtig in die Hose gegangen ist, und das ist Silent Hill. Oh ja, Silent Hill, das dann irgendwie nach Amerika gegangen ist und völlig implodiert ist. Oh Gott, ja, jetzt wo ich das wieder im Kopf habe, bin ich wieder mega traurig. Ja, Homecoming, das war ziemlich... Oh Gott. Obwohl, Homecoming, glaube ich... Es gab noch Origins, glaube ich, davor. Dann kam Homecoming, dann gab es noch irgendein... Ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat. Ich glaube, es war Double Helix oder so. Ja, kann gut sein. Ich weiß auch nicht mehr, wer das entwickelt hat. Aber das ist auf jeden Fall völlig nach hinten losgegangen, ja. Das stimmt. Was ja auch irgendwie absehbar war. Ich weiß gar nicht, da war jetzt keine große Überraschung für mich dabei, zumindest, aber... Naja. Ja, deswegen sind wir auch gespannt, wie ja das neue Silent Hill wird, weil... Das ist jetzt wieder komplett losgelöst. Ich meine, das ist natürlich in dem Sinne, das ist ja, wird ja auch nicht von den ursprünglichen Entwicklern entwickelt, aber in den Händen von Kojima Studios haben wir trotzdem das Gefühl, die könnten vielleicht sowas hinkriegen wie halt Obsidian. Ich meine, Kojima Studios ist natürlich in dem Sinne auch wieder nochmal was Spezielles, jetzt wo ich Konami im Kopf habe. Das neueste Castlevania ist ja auch von Kojima. Obwohl Kojima an sich ja nichts mit Castlevania zu tun hat. Und Castlevania eine viel längere Geschichte hat. Und Lords of Shadow ist ja auch etwas, was, ist ein, glaube ich, ein gutes Castlevania gewesen. Ist, glaube ich, das erste 3D Castlevania, was viele Leute auch einigermaßen gut fanden. Ich meine, Castlevania ist ja so eine Reihe, die den Sprung von ins 3D-Zeitalter nie richtig hinbekommen hat. Ja. Ähnlich wie Sonic. Und, man das Gefühl hat, okay, Lords of Shadow 1 zumindest, da hat man zumindest das Gefühl, okay, Castlevania ist so ein bisschen im 3D-Zeit angekommen, nach zwei Generationen ungefähr. Aber trotzdem hatte man da, glaube ich, da schon das Gefühl, Kojima hat da natürlich in dem Sinne schon irgendwas Eigenes gemacht und auch machen müssen, weil, wie gesagt, 3D-Castlevania hat bisher nicht funktioniert und er macht da nochmal was Eigenes draus und jetzt funktioniert es. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob man noch das Gefühl hat, okay, das ist jetzt wirklich noch Castlevania, was man da spielt. Ja, das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir sind dann vielleicht auch so ein bisschen am Ende angelangt, damit wir nicht ganz so krass überziehen. Ja. Ich glaube, da kann man noch stundenlang drüber reden. Mir fallen jetzt gerade noch wieder ein paar Beispiele ein, die ich ganz gerne vielleicht noch erwähnt hätte, aber ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Ich glaube, es ist an sich ein super spannendes Thema. Wenn ihr da irgendwie eine Meinung habt, dann schreibt uns auf jeden Fall. Wir freuen uns über alles Feedback, wie immer. Ja, was haltet ihr einfach selbst von besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht? Was haltet ihr zum Beispiel auch von so Spielen wie zum Beispiel Zelda, warum glaubt ihr, sind gewisse Franchises einfach noch nie kopiert worden oder noch nie zumindest erfolgreich kopiert worden? Alles spannende Themen auf jeden Fall, wir werden da bestimmt irgendwie in der Zukunft auch nochmal in irgendeiner Form drauf zurückkommen. Aber ich würde sagen, für den Moment sind wir erstmal durch und gehen über zu unseren Tasties. Joe, willst du anfangen? Was hast du denn diese Woche als Tasty zu präsentieren? Mein Tasty ist Final Symphony. Und zwar, ihr wisst ja vielleicht noch oder erinnert euch vielleicht noch dran, dass vor 2 Jahren, also etwas weniger als 2 Jahren, dass da gab es die Weltpremiere von Final Symphony, dem neuesten Videospielkonzertprojekt von Thomas Böcker. Und ich war ja damals auf der Weltpremiere in Wuppertal und habe ja dann auch einen sehr langen Bericht darüber verfasst. Manche werden sich vielleicht daran erinnern. Und ich bin bis heute immer noch der Meinung, dass das entweder mit oder vielleicht das beste produzierteste Videospielkonzert aller Zeiten war. Und auch die Arrangements, vielleicht die besten Arrangements, die Final Fantasy Musik je gesehen hat. Und jetzt 1,5 Jahre nach diesem Konzert haben sie endlich das Konzert auch in einem Studio aufgenommen. Und zwar nicht in irgendeinem Studio, sondern in den Abbey Road Studios in London. Und auch nicht von irgendeinem Orchester der Welt aufgenommen worden, sondern vom London Symphony Orchestra. Also große Namen, die wir da haben, und das Album ist seit 1-2 Wochen digital erhältlich, sowohl über iTunes als auch über Amazon und auch sonstige digitalen Vertriebswege für Musik. Es soll später, wahrscheinlich im Sommer, auch noch eine physische Version kommen, aber wer nicht warten möchte oder sowieso nicht an einer physischen CD interessiert ist, der kann sich das jetzt schon kaufen. Das kostet 9 €, ist also ein durchaus angenehmer Preis, hat für 1,5 Stunden Musik. Es ist nur zur Erinnerung, es ist Musik aus Final Fantasy 6, 7 und 10. Dabei werden die Tracks eben nicht einzeln arrangiert gespielt, sondern man hat eben versucht, die Tracks im klassischen Stile zusammen zu arrangieren, dass man auch das Gefühl hat, dass da eine Story erzählt wird. Also Final Fantasy 6 besteht aus einer 18-minütigen Suite, die die Geschichte von Terra, also dem Hauptcharakter von Final Fantasy 6, nachzeichnet, während Final Fantasy X in einem 3-sätzigen Konzert für Klavier und Orchester aufbereitet wird und Final Fantasy VII in einer 45-minütigen Symphonie in 3 Sätzen. Also super viel Musik. Es ist auch, sind auch für die Leute, die in Wuppertal dabei waren, auch was Neues dabei, nämlich ein neues Piano-Arrangement von Sticky Dane aus Final Fantasy X sowie noch eine weitere Zugabe, die sie damals nicht gespielt haben, und zwar ein Battle-Theme-Medley aus Final Fantasy VII. Ich habe es mir neulich schon angehört, für die Leute, die sich nicht kaufen wollen, aber zum Beispiel einen Streaming-Service nutzen wie Spotify, denen soll auch gesagt werden, dass man das Album sich auch kostenlos auf Spotify anhören kann, wenn man sich registriert hat. Und ich würde jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil anders als die anderen Konzertreihen, die es vorher gab, wurde das damals nicht live vom WDR gestreamt. Das heißt, alles, was wir bisher hatten, waren, sage ich jetzt mal, Konzertmitschnitte in mittlerer bis niedriger Qualität. Man konnte es sich schon anhören, aber es sind schon sehr viele Details verloren gegangen und jetzt hat man endlich die Möglichkeit, sich das auch richtig anzuhören, vor allem die Leute, die nicht live dabei sein konnten. Hört euch das an, es ist mit das Beste, was Videospielmusik-Arrangements zu bieten haben, meiner Meinung nach, und dass man es jetzt endlich in richtig guter Qualität hören kann, freut mich umso mehr. Ich habe mir die Digitalversion ehrlich gesagt noch nicht gekauft. Ich habe sie bisher nur auf Spotify angehört, weil ich ehrlich gesagt noch auf die physische Version warte. Aber wenn ihr nicht so viel Wert legt auf physische Sachen wie ich, dann schlag einfach zu. Also 9 Euro ist fast wie geschenkt dafür. Ja, in der Tat. Das ist mal wieder so ein richtiger Full-on-Spielemusik-Tasty. Das gefällt mir sehr gut. Du warst ja damals schon super begeistert. Ja. Und ich muss sagen, die grundlegende Idee, einfach das Ganze nochmal live in einem richtig guten Studio einzuspielen, ist auf jeden Fall super. Ich find's auch geil, dass auf jeden Fall auf Spotify alles zu hören ist. Ist auf Spotify die Qualität dann auch entsprechend, dass es irgendwie gut genug funktioniert? Es ist okay. Also ich das ist ja immer das Problem, dass zum Beispiel iTunes und auch Amazon MP3 ja nicht sozusagen nicht die beste Qualität rausgehen, also auch keine Lossless-Formate, aber ja. Das, was ich jetzt auf Spotify gehört habe, hat jetzt, glaube ich, eine vergleichbare Qualität wie MP3 in einer Variable Bitrate, also kann man sich auf jeden Fall gut anhören. Ja. Also besser als alles andere, was man bisher auf YouTube findet, ist es definitiv. Ja, wo sagen, besser als alle derzeitigen Mitschnitte wahrscheinlich auf jeden Fall. Und ich meine, wenn es einem gefällt, dann einfach kaufen. Also. Richtig, genau. Also ich meine, man kann sich, wenn man sich auf Spotify umsonst anhören kann, kann man ja nicht viel schief gehen. Einfach mal da reinhören, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das genau so gefällt und anspricht, dann kauft ihr euch einfach entweder die digitale oder eben später die physische Version. Ja, kann man so nur unterstützen. Ist auf jeden Fall ein awesomes Projekt, definitiv. Ich habe ja auch schon einiges dann davon gehört. Ich habe ja die Mitschnitte schon mal gehört, auf jeden Fall. Du hast mir das ja schon mal gezeigt. Und ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man Enthusiast ist für Videospielmusik, so ein bisschen das schon mit so das Beste, was man da irgendwie in der Hinsicht derzeit kriegt. Ja, das glaube ich auch. Also sehr, sehr lohnenswert. Einfach mal angucken. Und wie gesagt, man kann ja nicht viel falsch machen, wenn man sich einfach das ganze Mal umsonst auf Spotify anhört und dann entsprechend zuschlägt, wenn es einem gut genug gefällt. Richtig. Ja, dann mache ich weiter mit meinem Tasty und das ist, ich weiß auch nicht, ich bin mit meinem Tasty nicht so ganz zufrieden. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das Spiel doch sehr, nicht überhyped, aber auf jeden Fall genug gehyped, dass die meisten Leute es wirklich gut auf dem Schirm haben. Es handelt sich dabei um ein Early Access Spiel. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir ein Early Access Spiel tatsächlich hier drin haben und ich bin normalerweise bei Early Access Spielen auch immer sehr vorsichtig. Auch bei diesem Spiel kann man definitiv sagen, dass da noch Luft nach oben ist. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, man kann das ohne Einschränkungen sofort, ohne Probleme kaufen und ist jetzt schon jeden Pfennig wert. Aber wenn man es mal in einem kleinen Sale zumindest irgendwie kriegt, dann würde ich sagen, sollte man definitiv zuschlagen. Es handelt sich dabei um Stranded Deep. Stranded Deep, für die tatsächlich noch gar nichts davon mitgekriegt haben, ist wie gesagt ein Early Access Spiel. Es ist ein Survival Spiel, wie es davon ja nun haufenweise gibt. Ich glaube gerade The Forest wurde im letzten Jahr mehr als genug besprochen. Und noch eine Handvoll anderer Spiele, die eben genau dasselbe ungefähr tun. Ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal von Stranded Deep ist zum einen ein bisschen das Szenario. Man strandet auf einer, sagen wir mal, karibischen Insel schon fast, die sehr, sehr klein ist am Anfang, hat ein paar Inseln in direkter Nähe quasi und muss eben versuchen, sich da eine Base aufzubauen, auf die anderen Inseln zu reisen und nach im klassischer Survival-Manier eben durch Crafting und Dinge, die man findet, eben einfach möglichst lang zu überleben. Ich glaube, der eigentliche Twist, und das ist eigentlich fast gar kein Twist, ist dabei, dass es eben kein Survival-Horror ist. Es gibt keine Zombies, keine Mutanten, kein sonst irgendwas. Gerade die ganzen Dinge, die eben Spiele wie zum Beispiel DayZ die eben auch zum Beispiel The Forest ausmachen, eben dieses Horror-Element, die sind komplett weg dabei. Das Einzige, was einem in der Spielwelt wirklich was antun kann, sind Haie, die logischerweise im Karibischen Meer recht zahlreich vorkommen. Allerdings sind die Haie in dem Spiel so realistisch, wie man es von einem Early-Access-Spiel natürlich erwarten kann, aber zumindest mit einem realistischen Ansatz designt. Das heißt, die Haie sind keine blutrünstigen Monster, die sofort anfallen, sobald du im Wasser bist. Die kommen erstmal vorbei, die schnuppern, die versuchen dich mal ein bisschen anzustupfen und so ein Kram. Die sind nicht sofort aggressiv und greifen dich an. Die haben verschiedene Verhaltensmuster. Wenn du sie angreifst, dann greifen sie eben zurück an. Der Tigerhai, die erste Hai-Variante, die man am Anfang trifft, der ist, wie gesagt, sehr, sehr neugierig. Der kommt erstmal am Anfang relativ weit an. Der ist aber hauptsächlich in der Oberfläche, den siehst du gut. Weiße Haie zum Beispiel kommen eher von unten direkt. Die schwimmen also in tieferen Regionen. Das heißt, du siehst sie nicht unbedingt, wenn sie nach oben auf dich zukommen. Die können dein Boot und dich mit dem Boot, du hast am Anfang so ein kleines Schlauchboot, durchaus umschmeißen. Aber wie gesagt, es ist relativ realistisch in der Hinsicht, dass du nicht die ganze Zeit super Panik haben musst, sobald ich im Wasser bin, greifen mich Haie an. Die lassen dich im Normalfall erstmal in Ruhe, man kann sie durchaus auch töten, wenn man die richtigen Werkzeuge und Dinge hat, man kriegt später noch eine Harpune, quasi, mit der das dann wesentlich einfacher geht. Das heißt also, man kann sich ganz gut wehren und das, worin man wirklich arbeitet, ist Hunger, Verletzungen, die man sich irgendwie zuzieht und Durst. Also wirklich reines Survival. Dafür, dass es ein Early Access Spiel ist, habe ich das Gefühl, ist schon relativ viel drin. Also sehr, sehr viel ist übertrieben, aber es ist schon wirklich viel drin. Man kann durchaus eine relativ lange Zeit lang spielen, bis man dann irgendwann so ein bisschen an den Grenzen angelangt ist, was bisher im Spiel möglich ist. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Es hat ein relativ cooles, intuitives Crafting-System, das tatsächlich rein physisch in der Welt funktioniert. Das heißt, die Teile, die man zusammenbauen möchte, die wirft man in die Welt zusammen und baut sie dann eben auch in der Welt direkt zusammen, anstatt dass man eben in einem Menü einfach irgendetwas auswählt und dann einen Fortschrittsbalken kriegt quasi und dann hat man am Ende den Gegenstand ist irgendwie dieses physische System eigentlich echt ganz cool. Die meisten Dinge ergeben sich relativ natürlich und automatisch, so dass man relativ wenig im Wiki suchen muss. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass die meisten Dinge relativ logisch sind. Es macht Spaß, immer wieder auszuprobieren, irgendwann auch mal an seine Grenzen zu stoßen, beim nächsten Mal die ganzen Sachen besser zu machen. Wenn man auf so Survival-Spiele steht, und ich stehe da total drauf, dann ist es definitiv eine Empfehlung wert. Guckt es euch einfach mal an, lest euch die Reviews durch auf Steam. Ich habe das Gefühl, gerade auch bei den meisten Early Access-Spielen funktionieren die Reviews ziemlich gut eigentlich. Das sind einige sehr ausführliche, gute Reviews, die dabei sind und die, glaube ich, einen ganz guten Eindruck vermitteln von dem, was das Spiel wirklich bietet. Es hat eine super schöne Grafik derzeit schon. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schön und macht mir persönlich einfach echt eine Riesenmenge Spaß. Es ist echt sehr, sehr cool, einfach ein bisschen zu exploren. Und die Entwickler sind zumindest, seitdem ich das Spiel gekauft habe, das ist jetzt vielleicht einen Monat her, ungefähr maximal, seitdem kommen immer wieder regelmäßig Updates. Man hat das Gefühl, die sind tatsächlich sehr, sehr aktiv am Arbeiten an einem Spiel. Man kriegt auch Updates darüber, wenn längere Zeit mal kein Update wirklich zum Runterladen kommt, dann kriegt man immer wieder Deathblocks und so ein Kram, wo eben die Devs drüber reden, woran sie gerade arbeiten, wie lange es noch ungefähr dauern wird und so weiter und so fort. Also wirklich derzeit ein sehr gut betreutes Projekt. Schaut es euch an, es ist auf jeden Fall das wert, was man dafür ausgeben kann. So wahnsinnig teuer ist es nicht in der Store. Ich glaube, es kostet derzeit 15 Euro ohne ein Sale oder dergleichen. Wenn es im Sale ist, hat man zwar immer für nur 10 Euro oder vielleicht auch nur 7,50 €. Das ist es definitiv wert, also einfach mal angucken. Ist richtig, richtig cooles Spiel auf jeden Fall. Mir hat es persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht schon. Ja, also ich weiß ja, dass Merlin sehr gespannt war auf The Forest, aber der ganze Horror ihm da so ein bisschen eine Schicht durch die Rechnung gemacht hat. Wobei ich sagen muss, obwohl von Hein erzählt, habe ich gedacht, das ist für dich auch Survival-Horror. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja bekanntermaßen ein ziemlicher Schisshase, was tiefes, offenes Meer angeht und gerade auch Haie sind irgendwie nicht so meins. Aber gerade weil ich da das Gefühl habe, es ist eben relativ realistisch. Es sind nicht einfach nur, die kommen sofort auf dich zugeschwommen und greifen dich an wie ein Monster oder so ein Kram, sondern ne, man kann ich, sich ich meistens. Ich habe die Szene mir gerade schon im Kopf, wo ich dachte so, mir passiert nichts, dann so, warum blutet mein Finger? Nein! Ja, schon. Ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Schaut es euch mal an. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Viel falsch machen kann man auf jeden Fall für 15 Euro dabei nicht. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Ja. Etwas länger als die üblichen Folgen. Aber das wird euch hoffentlich nicht stören. So wie ich unsere Hörer kenne, werden die sich vielleicht sogar darüber freuen. wie gesagt, meldet euch zu allem, was wir heute gesagt haben. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal in 2 Wochen wieder. Genau. Wenn da irgendwie nichts dazwischen kommt, nee, das ist der 20. März, das sollte eigentlich gar nicht sein, da würde ich sagen, da ist relativ sicher, dass die Folge dann auch pünktlich ist. Naja, rauskommt. Vielleicht spiele ich da schon Final Fantasy 15, die Demo. Ja, stimmt, aber gut, da muss dann halt unterbrochen werden, dann zwinge ich dich dann schon weg von der Playstation. Joe hat sich in seinem Zimmer eingesperrt, ich kriege ihn da nicht raus. Wie kriegen wir das schon hin? Gut, ja, dann hoffe ich, ihr bleibt uns gewogen, hört uns auch in 2 Wochen wieder. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung für die eine Woche einwöchige Verspätung und wie immer, falls ihr irgendwelche Feedback-Sachen, Vorschläge oder irgend dergleichen habt, dann meldet euch bei uns. Genau, und ansonsten die üblichen Kanäle, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Ich bin auf Twitter jetzt in letzter Zeit nochmal ein bisschen aktiver geworden, seitdem ich eine neue App benutze und noch ein bisschen mehr zwischen Accounts rumspringen kann, das heißt, es lohnt sich. Und im Zweifel, wie diese Woche auch, kündige ich manchmal, wenn ich faul bin, ankündige nur über Twitter an. Und dann kriegt man auf jeden Fall über Twitter immer das Aktuellste mit, ja, definitiv. Gut, genau. Also, Jungs und Mädels, hoffentlich bleibt ihr uns gewogen und wir hören uns in den nächsten 2 Wochen dann wieder. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommentees Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommentees.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.